Oh, alle im Raum, sing das. Sing das, sing das, sing den Namen. Oh, die Schönheit seines Namens. Sing es mit diesem Herzen der Liebe. Sing es mit diesem Herzen der Anbetung. Bet ihn an. Den Raum wirklich widerhallen von deiner Stimme. Oh, der Name Jesus ist der Name, der über alle Namen ist. Er ist der Schönste unter Zehntausenden. Und in seinem Namen muss jedes Knie sich beugen. Und jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Oh, komm, sing es, sing es, sing es. Vers 17 heißt es, deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit und sehen werden sie ein weithin offenes Land. Also richte deine Augen auf Jesus in seiner Schönheit. Was ist seine Schönheit? Seine Schönheit ist seine Hingabe an uns. Das ist der Kern seiner Schönheit. Seine Hingabe an uns am Kreuz von Golgatha. Seine Wunden, durch die uns Heilung geworden ist, das ist Schönheit in den Augen Gottes. Es ist die Schönheit der Liebe. Es ist die Schönheit der Hingabe. Es ist die Schönheit der Selbstlosigkeit. Richte deine Augen auf seine Schönheit. Richte deine Augen auf sein Kreuz. Richte deine Augen auf seine Striemen. Und du wirst in seinen Wunden, in seinem Kreuz, ein weites Land sehen. Ein weites Land, das sich öffnet. Ein weites Land der Herrlichkeit, das sich öffnet. Ein weites Land der Heilung. Ein weites Land der Befreiung. Ein weites Land des neuen Lebens. Denn das Lamm, das geschlachtet wurde, ist auferstanden. Und es lebt und regiert in alle Ewigkeit, in Herrlichkeit. Und durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Oh, schau auf seine Schönheit und da ist ein weites Land, das sich dir öffnet. Ein weites Land der Heilung. Ein weites Land der Befreiung. Ein weites Land für dein Leben. Oh, er hat sich hingegeben. Oh, sieh ihn. Sieh ihn wirklich. Er hat den Preis bezahlt für dich. Er hat den höchsten Preis bezahlt. Es hat ihn alles gekostet. Damit du leben kannst. Oh, damit du seine Schönheit in Herrlichkeit sehen kannst. Damit deine Wunden, die der Feind dir geschlagen hat, zu goldener Herrlichkeit werden, so wie die Wunden von Jesus zur Herrlichkeit wurden. Oh, oh, oh, Sharamanda, da, da, da, da, da. Oh, schau ihn an. Oh, lass uns nochmal den Namen Jesus singen. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, seinen Wunden fließt Heilung heute Morgen. Schau auf ihn, da ist Heilung, die fließt. Oh, Jesus, wir danken dir für deine Wunden, Herr, durch die uns Heilung geworden ist. Oh, Sharamanda, Karamanda, Karabasanda, da, da, da, da, da. Oh, empfang es, deine Ströme der Heilung heute Morgen. Streck dich aus in seiner Gegenwart, das sind Ströme der Heilung. Oh, das sind Ströme der Heilung für dich heute Morgen. Sie fließen direkt aus der Herrlichkeit des Vaters. Oh, Jesus, wir danken dir für deine heilende Kraft. Oh, Jesus. Oh, Jesus, danke für deine heilende Kraft. Oh, danke, Jesus, streck dich aus. Empfang deine Heilung, da ist jemand, du hast Prostata-Probleme, es dürfte ein Mann sein. Und ja, es könnte sogar sein, dass der Verdacht auf Krebs besteht oder da Krebs ist. Streck einfach dich aus in seiner Gegenwart und sag einfach, ich empfange meine Heilung. Jesus berührt jetzt diese Prostata in dem Namen Jesus. Einfach wenn ich deine Sache aufrufe, dann streck einfach deine Hände aus und sag einfach, ich empfange in Jesu Namen. Während wir den Namen Jesus groß machen, jemand wird geheilt von einem Blasenproblem, so eine Frau, die wird geheilt von Blasenproblemen. In dem Namen Jesus streck dich aus, sag, ich empfange meine Heilung gerade jetzt. Oh, da ist Heilung in seiner Gegenwart, da ist Heilung in seiner Gegenwart. Jemand, ja, ich glaube, das sind mindestens 2, 3 Personen mit starkem Tinnitus hier im Raum und Gott heilt dich jetzt, streck dich aus und sag, ich empfange meine Heilung gerade jetzt. Ich empfange in dem Namen Jesus. Ich empfange in Jesu Namen. In Jesu Namen. Jemand hat ein neurologisches Problem und es bewirkt, dass du immer wieder sehr starke Kopfschmerzen hast. Es kommt nicht von den Muskeln oder von den Wirbeln, sondern es ist ein neurologisches Problem. Halleluja. Wenn dich das betrifft, einfach streck dich aus und sage, ich empfange es gerade jetzt. Ich empfange es gerade jetzt. Singt die anderen, singt einfach weiter. Singt einfach weiter. Lass uns unseren Blick auf Jesus richten. Weil er ist der Herr, unser Arzt. Nicht Menschen können heilen. Er ist der Herr, unser Arzt. Er ist der Herr, unser Arzt. Oh. Press hinein in diesen Raum der Heilung. Jemand hat Nervenstechen rein in den rechten Fuß und Gott berührt dich jetzt. Empfang deine Heilung. Empfang deine Heilung. Empfang deine Heilung. Streck dich aus. Lass dich berühren von ihm. Lass dich berühren von ihm. Ihr anderen singt einfach weiter. Singt weiter. Oh, oh, oh. Jemand hat Stechen in den Augen. Stechen, immer wieder Stechen in den Augen und auch wie so starke Blitze, die immer wieder so sporadisch auftauchen. Streck dich aus in seiner Gegenwart. Oh, empfang deine Heilung. Empfang deine Heilung. Empfang deine Heilung. Empfang deine Heilung. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Jemand hat Probleme mit dem Hören. Und da ist es so, dass sogar etwas einoperiert worden im Bereich des Ohres, aber trotzdem hörst du immer noch schlecht. Und in dem Namen Jesus, er berührt dich. Streck dich aus in seiner Gegenwart. Streck dich aus, er berührt dich. Jesus. Oh, Aber da ist jemand, der muss sich was auflösen im Bauchbereich. In Jesu Namen, ich spüre einfach, da ist eine Salbung für Auflösung von Dingen, auch bei jemand anders. Ein Ganglion muss sich auflösen in dem Namen Jesus. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes, Hallux-Probleme in Jesu Namen lösen sich auf in dem Namen Jesus. Empfang es in der Kraft des Heiligen Geistes. Da ist Auflösung, Auflösung für Knoten in den Brustbereich. In dem Namen Jesus, da ist Auflösung für Kalkablagerungen im Schulterbereich. Oh, da ist Auflösung im Namen Jesus für diese Ohrenpfropfen, die dir die Ohren immer wieder verstopfen. In dem Namen Jesus, da ist Auflösung. Da ist Auflösung in dem Namen Jesus. Da ist Auflösung für diesen Fersensporn. In dem Namen Jesus, da ist Auflösung für Warzen. Da ist Auflösung für Muttermale. Da ist Auflösung auch für Gewächse auf der Haut. In dem Namen Jesus. Ich habe gesehen, bei jemand fällt wirklich ein Tumor ab. In dem Namen Jesus. Und ich habe den Namen Petra gehört. Und in dem Namen Jesus, ich setze es frei. Empfang dein Wunder. Empfang dein Wunder in dem Namen Jesus. Empfang dein Wunder in dem Namen Jesus. Bei jemand wird das Kind berührt. Du machst dir Sorgen um dein Kind. Das Kind wird gerade jetzt berührt. In der Gegenwart Gottes. In der Gegenwart Gottes. Halleluja. Halleluja. Bleibt einfach drauf, Jesus anzubeten. Betet einfach Jesus an. Verliert euch einfach in der Anbetung von Jesus. Denkt jetzt an nichts anderes, sondern betet ihn einfach an. Oh. Jesus, wir danken dir. Mit Leukämie. In Jesu Namen, wir sprechen die Blutkörperchen in die Ordnung Gottes. Wir sprechen das Blut in die Ordnung Gottes. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Gerade jetzt jemand anders von Reizdarmsyndrom. Du wirst geheilt in dem Namen Jesus. Jemand anders hat chronisches Sodbrennen. Immer wieder Sodbrennen. In dem Namen Jesus. Du wirst geheilt. Du wirst berührt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jemand hat Bewegungseinschränkungen in den Fingern. Das sind mehrere Personen. Das eine ist Arthritis in den Fingern. Jesus berührt dich. Bei jemand anderem ist es so, dass wie zwei Finger steif sind. Und in dem Namen Jesus kommt jetzt die göttliche Ordnung da hinein. In Jesu Namen. Ich habe zwei steife Finger gesehen, die jetzt in die göttliche Ordnung kommen. In Jesu Namen. Ein Schnappdaumen auch. Kommt in die göttliche Ordnung. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater, dass Arthrose auch die Hüftgelenke verlassen muss. Ich habe jemanden gesehen, du hast Arthrose in den Hüftgelenken und deswegen Schwierigkeiten, dich zu bewegen. In dem Namen Jesus, lass dich gerade jetzt berühren. Lass dich gerade jetzt berühren und dann beginn einfach einige Schritte auch zu gehen. Beginn loszulaufen in dem Namen Jesus. Empfang es und dann beginn loszulaufen in Jesu Namen. Göttliche Ordnung, göttliche Ordnung, göttliche Ordnung, göttliche Ordnung. Oh, touch her Lord. Oh, touch her Lord. Jede Arthrose, Arthritis kommt raus aus diesen Gelenken. In dem Namen von Jesus. Herzlich danke dir, Herr. Für Erneuerung, Herr. Erneuerung, Herr. Jesus, Herr, du erneuerst, Herr. Herr, du gibst kreative Kraft. Oh, da ist kreative Kraft. Kreative Kraft. Jemand hat Probleme, hat einen Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule und du kannst dich deswegen nicht richtig bücken. In Jesu Namen empfang seine Kraft gerade jetzt. Gott berührt dich gerade jetzt. Halleluja, dass du dich wieder beugen kannst. In Jesu Namen empfang es und dann geh hinein und tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Jemand wird geheilt an Senk- und Spreizfüßen. Senk- und Spreizfüße. Ein neues Fußgewölbe bildet sich in beiden Füßen. Neue Fußgewölbe in beiden Füßen. in dem Namen Jesus. Jemand anders, du hast so einen Blähbauch. Und du wirst geheilt gerade jetzt. Du wirst geheilt gerade jetzt. Gott berührt dich gerade jetzt. Es ist wie wenn der Bauch schrumpft. Leg einfach deine Hand auf den Bauch und in dem Namen Jesus. Es schrumpft jetzt in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für deine Kraft, Herr. Danke, Herr, für deine Macht, Herr. Oh, jemand hat wie eine teilweise Lähmung im Armbereich, vielleicht durch Schlaganfall oder was auch immer es ist. Gott berührt dich gerade jetzt in Jesu Namen. Gott berührt deinen Arm gerade jetzt. Gott berührt den neurologischen Zustände in dem Namen Jesus, von deinem Gehirn abwärts in dem Namen Jesus. Sei frei und los. Sei frei und los. Jemand im Rollstuhl wird berührt. Du kannst etwas nicht bewegen, aber gerade jetzt in Jesu Namen berührt er dich. Und du musst es checken, da ist etwas, das jetzt wieder möglich wird, was vorher nicht möglich war. In dem Namen Jesus, weil er berührt dich. Er berührt dich in Jesu Namen. Er berührt dich. Ich sehe auch Metallauflösung in Jesu Namen. Oh, wo Metall dich eingeschränkt hat, darin deinen Körper richtig zu bewegen. Oh, in Jesu Namen. Ich setze frei, Herr. Herr, deine kreative Kraft, Herr. Oh, in den Wirbeln. Oh, jemand hier im Steißbeinbereich, unterer Rückenbereich, die Wirbel sind beschädigt. In dem Namen Jesus, sie kommen jetzt in die göttliche Ordnung zurück. In Jesu Namen. Aus sämtlichen Sehnen, Nerven, Bänder, drumherum, kommen jetzt in die göttliche Ordnung zurück. In Jesu Namen. Wenn du irgendwo in deinem Körper Bewegungseinschränkungen oder Schmerzen hattest, in Jesu Namen, streck dich gerade jetzt aus und sag einfach, ich empfange es. Ich empfange es gerade jetzt. Ich empfange es gerade jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jeder Schmerz. Oh, ich komme gegen jeden Schmerz. Komme gegen jeden Schmerz jetzt hier im Raum, gegen jeden Gelenkschmerz, gegen jeden Schmerz in den Knochen, gegen jeden Schmerz in den Bandscheiben, gegen jeden Schmerz in den Ohren, in den Augen, im Kiefergelenk, in den Zähnen. Ich sehe Zahnprobleme, die geheilt werden, in dem Namen Jesus. Ich komme gegen jeden Schmerz jetzt, in dem Namen Jesus. Und ich sage, Schmerzen, geht raus jetzt aus dem Körper, geht raus jetzt aus dem Körper, in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Bewegungseinschränkungen, in dem Namen Jesus. Göttliche Ordnung jetzt frei, in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus, in deinen Gelenken, in deinen Armen, in deinen Knien. Ich sehe Knie, wo Knorpelsubstanz gefehlt hat, Knochen auf Knochen war, in dem Namen Jesus. Danke, Vater, für deine kreative Kraft, Herr. Oh, durch die Wunden von Jesus. Wir preisen dich, wir preisen dich, wir preisen dich, wir preisen dich. Empfange es, sag ich, empfange es, ich empfange es. Halleluja, Halleluja. Und dann tu einfach etwas, was du vorher nicht tun konntest. Bewege etwas, was du vorher nicht bewegen konntest. Oh, tu etwas, wo du vielleicht vorher dabei Schmerzen hattest. In Jesu Namen. Und tu es einfach. Und in Jesu Namen halte Ausschau nach deiner Heilung. Er ist der Herr, dein Arzt. In Jesu Namen. Oh, er ist der Herr, dein Arzt. Oh, in Jesu Namen. Er ist der Herr, dein Arzt. Empfange es, empfange es, empfange es überall im Raum. Halleluja, solltet euch bewegen. Ich sehe zu wenig Leute, die sich bewegen. Seid ihr alle? Hattet ihr alle keinerlei Probleme? Halleluja, wenn du Probleme hattest, dann beweg dich gerade jetzt und check es. Die Schulter, Schultergelenk. In Jesu Namen kommt die Ordnung. Da war Kalkablagerung und jetzt kommt göttliche Ordnung in das Schultergelenk rein. In Jesu Namen, jemand hatte einen Tennisellbogen. In Jesu Namen, frei und los jetzt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, jemand hatte nur dumpf hören können, aber jetzt merkst du, wie es plopp macht in dein Ohr. In Jesu Namen, die Ohren aufgehen durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, Schleier vor den Augen verschwinden, auch auf der Empore da oben. In Jesu Namen, empfang es, sage ich, empfang es in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh. Empfange es, empfange es, geh da hinein. Da ist Freisetzung, Freisetzung, weil jemand ist immer dieses Knacken in den Kiefergelenken. Jetzt göttliche Ordnung, das über Livestream. In Jesu Namen, Halleluja, Halleluja, wir preisen dich, wir preisen dich. Oh, wir preisen dich, oh, wir preisen dich, Halleluja. Oh, lass uns mal Jesus die Ehre geben. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, Halleluja, Jesus. Jesus. Halleluja, Jesus. Wer hier im Raum, du bist mit Schmerzen oder Beschwerden oder Bewegungseinschränkungen irgendwas hierher gekommen und du merkst jetzt, dass die Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, Beschwerden, Ohrprobleme, Sehprobleme, was auch immer, dass es jetzt entweder ganz weggegangen ist oder zumindest deutlich besser geworden ist, du hast die Kraft Gottes vielleicht gespürt und es ist deutlich besser geworden. Streck einfach mal deine Hand aus, dass ich sehen kann. Ich möchte einfach mal sehen. Bei wem ist es? 1, 2, bei wem noch? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, da hinten 12, wo noch? Da hinten 13, auf der Empore. Wie sieht's da aus? Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Wow. Danke, Jesus. Lass uns ihm die Ehre geben. Halleluja. Für alles, was er schon getan hat. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ah, wir preisen dich. Wir preisen dich. Lass uns noch mal einen Moment ihn anbeten. Jesus, wir preisen dich, Herr. Ah, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Und wenn bei dir die Beschwerden ein bisschen besser geworden sind, dann gerade jetzt streck dich nochmal aus in der Gegenwart Gottes. Weil er komplettiert jetzt deine Heilung in Jesu Namen. Danke, Herr. Du bist der Herr, unser Arzt. Wir preisen dich, Herr. Und du tust dein Werk. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, Halleluja, Jesus. Halleluja. Gott ist hier. Aber wir wollen ihm die Ehre geben für alles, was er tut. Für alles, was er schon getan hat und für alles, was er tut. Halleluja. Jesus, wir preisen dich. Wir preisen dich. Sehe, wie der Friede Gottes sich auf einige Seelen ganz besonders lagert jetzt gerade. Ich habe eine Frau gesehen, eine jüngere Frau, 36, 37, so um den Dreh rum. Und es ist so, dass du durch verschiedene Schocks, Traumata in deinem Leben, Erlebnisse in deinem Leben, sind deine Nerven stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Und du hast eine große innere Unruhe. Und manchmal ist es so, dass du selber sogar von dir sagst, dass du sagst, ich bin ein nervliches Wrack, ja, weil da einfach diese starke Unruhe ist, diese starke Erregbarkeit, diese einfach diese teilweise auch Übersensibilität. Und Gott möchte gerade jetzt dich, deine Seele, deine Nerven berühren mit seinem Frieden und mit seiner Liebe. Halleluja, Halleluja. Wen betrifft das? Streck einfach mal deine Hand aus. Okay, komm mal ganz schnell hier nach vorne. Komm mal ganz schnell nach vorne. Halleluja, Jesus berührt dich. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wie alt bist du? 38. Halleluja. War ich nicht ganz verkehrt? Oh, Jesus. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, Herr, dass gerade jetzt, Herr, dein Friede, Herr, dein Friede Eingang hält. Herr, in der Seele dieser kostbaren Tochter Gottes, Herr. Vater, im Namen Jesus breche ich die Macht von Traumata, ich breche die Macht von Schock über deiner Seele. In Jesu Namen, wo das reingekommen ist, wo deine Nerven wirklich wie wenn ein Schlag einfach gegen dein Nervenkostüm gekommen wäre. Und in dem Namen Jesus, wir gehen dahin jetzt, zurück in der Zeit, Herr. Und Herr, wir setzen genau dort an diesem Punkt jetzt deine Auferstehungskraft frei, Herr. Herr, deine heilende Kraft, Herr, die diese Wunde jetzt heilt, Herr, die diesen die diesen ja, wirklich diesen Geist des Todes jetzt rausholt in dem Namen Jesus, jetzt durch die Kraft der Auferstehung Jesu Christi von Golgatha. Vater, ich danke dir, Herr, für deine Liebe. Ich danke dir für deinen Frieden, Herr. Oh, für deinen Frieden. Oh, Halleluja, für deinen Frieden, Jesus. Oh, danke, auch in den Körper, auch wo der Körper so in Mitleidenschaft gezogen worden ist, in Jesu Namen. Danke, Herr, für vollkommene Wiederherstellung. Sag jedes Trauma, verlässt deine Seele jetzt. Jeder Schmerz, verlässt deine Seele jetzt. Alles, was auf den Nervenzellen gespeichert war, verlässt jetzt die Nervenzellen in dem Namen Jesus. Und diese Seele kommt in die Ordnung und in den Zustand, in dem sie war, bevor überhaupt irgendetwas davon geschehen ist. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Amen. Oh, wir preisen dich, Herr. Seine Gegenwart ist hier. Seine Gegenwart ist so mächtig hier. Halleluja. Oh. Oh. Gegenwart atmen wir auf, in deiner Gegenwart ist Frieden. Halleluja. Halleluja. Ich möchte einfach mal sehen, so für die Statistik, wie viele von euch hatten Bewegungseinschränkungen und jetzt sind die Bewegungseinschränkungen entweder ganz weg oder sie sind deutlich besser. Einfach mal sehen, bei wem waren es Bewegungseinschränkungen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da hinten hatte ich gesehen 11. Da oben auf dem Hohe 12, 13, 14. Halleluja. Okay. Danke, Jesus. Bei wem waren es Schmerzen? Das sind Schmerzen. Du hattest Schmerzen und jetzt sind die Schmerzen entweder weg oder deutlich zurückgegangen. Lass einfach sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und noch da hinten 10. Halleluja. Da 11, 12. Halleluja. Da oben 13, 13. Ja. Halleluja. 14. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer hatte Probleme in irgendeiner Form mit den Ohren? Entweder war es dumpf, du konntest nicht richtig hören oder vielleicht Tinnitus oder genau. Einfach Ohrprobleme sind jetzt besser oder ganz weg. Bei dir? Halleluja. Bei dir da hinten auch? 2, da 3, Halleluja. Hier 4, 5, 6, wow, Halleluja. 7, da oben 8, danke, Jesus. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Herr. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich werde euch gleich nachher noch Gelegenheit geben, auch Zeugnis zu geben. Am Ende machen wir eine Runde mit Zeugnissen. Jetzt noch eine Frage. Wer hat erlebt, dass beim Sehen sich was verändert hat? In deiner Sicht hat sich was verändert. Ja, hier bei dir. Du konntest vorher nicht klar sehen, jetzt kannst du wieder klar sehen. Halleluja, besser auf jeden Fall. Halleluja, danke Jesus. Bei wem noch? 1, bei wem noch? Bei wem hat sich noch was in den Augen verändert? Halleluja, danke Jesus. Checkt es einfach mal, vielleicht habt ihr noch gar nicht gecheckt. Danke Jesus, mal ins Licht schauen, wo Schleier vorher war. In Jesu Namen, was mit dem Schleier passiert ist. Halleluja, danke Jesus. Oder wo du vorher unscharf gesehen hast, kommt jetzt Klarheit in Jesu Namen. Danke Vater. Ihr Lieben, ich glaube jetzt an der Stelle, wir werden nachher noch die Gelegenheit haben, um einfach viele Zeugnisse auch zu hören. Aber jetzt an der Stelle dürft ihr einfach mal Platz nehmen und ich möchte euch noch ein bisschen was erzählen. Ich weiß nicht, wie machen wir es mit der Empore? Könnt ihr da vorne, da oben auf der Empore die erste Reihe räumen, sodass die Leute nach vorne kommen können? Genau, dann können die Leute vielleicht von hinten nach vorne kommen, dann kann ich vielleicht das Pult nach unten tun und ihr seht mich trotzdem, ich weiß es nicht. Reicht es? Geht es? Wenn ihr einfach in die vorderen Reihen sitzt da oben? Weil wenn wir das Pult nach unten tun, dann seht ihr mich in der hinteren Reihe nicht mehr. Okay? Also tun wir mal das Pult nach unten, dann sehen wir schon. Ja, ihn können wir zum Platz dann. Ja, genau. Halleluja. Genau. Halleluja. Geht es für euch da oben? Könnt ihr mich alle sehen? Ihr müsst einfach in den ersten beiden Reihen euch platzieren, dann geht es normalerweise. So ist es eigentlich konzipiert, dass man in den ersten beiden Reihen immer noch hier mich sehen kann. Wenn wir das schaffen, dass alle in den ersten beiden Reihen sitzen, dann klappt es. Oder klappt es nicht, sind es zu viele? Jetzt müssen wir wieder hoch. Okay, ihr da oben, kurze Frage. Seht ihr mich alle? Alles gut? Alles gut? Wer sieht mich nicht? Okay, gut. Preist den Herrn. Okay, ihr Lieben, lasst uns zusammen das Wort Gottes aufschlagen heute Morgen. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag deine Bibel auf. Wenn du dein Handy dabei hast, dann schlag dein Handy auf. Wie auch immer das aussieht. Halleluja. Aber mach dich bereit für das Wort Gottes. Und zwar Markus Kapitel 5, ab dem ersten Vers. Das ist der Bericht eines der größten Wunder, das Jesus zur Zeit seines Dienstes getan hat. Eines der größten Wunder. Und es war in diesem Fall nicht ein Wunder, in erster Linie ein körperliches Wunder, sondern es war ein Wunder der Befreiung einer extrem gequälten Seele. Aber wie viele von euch wissen, dass Seele und Körper auch miteinander zusammenhängen? Amen. Das heißt, wenn wir die Seelen frei bekommen, dann ist die Chance, dass wir die Körper geheilt bekommen, auch sehr groß. Amen. Nicht, dass es immer genau miteinander zusammenhängt, aber definitiv gibt es Zusammenhänge. Und deswegen möchte ich heute mit euch diese Geschichte lesen. Es ist die sogenannte Heilung eines besessenen Gerasseners. Halleluja. Es heißt hier, und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasener. Und als Jesus aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich, das ist interessant, sogleich, als er an Land gestiegen war, begegnete ihm von den Grüften her, also von den Grabstätten her, ein Mensch mit einem unreinen Geist. Ich habe es ganz am Anfang in der Begrüßung schon gesagt, unreiner Geist ist nicht unbedingt sexuell zu verstehen, sondern unreine Geister sind in der Bibel all die Geister, die einfach nicht auf Linie sind mit Gott. Ja? Also all die Geister auch von natürlich auch alle sexuell unreinen Geister, aber genauso auch alle Geister von alle Quälgeister der Seele, alle Quälgeister, die Menschen zwingen, die Menschen niederdrücken, die Menschen piesacken nachts in den Träumen oder wo auch immer. All diese Dinge sind unreine Geister, ja, weil sie sind nicht in einer Linie mit Gott. Halleluja. Okay, und hier heißt es, er hatte einen unreinen Geist. Und dieser Mann hatte seine Wohnung in den Grabstätten. Und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden, da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren. Mit anderen Worten, er hatte übernatürliche Kräfte. Das waren die Geister, die in ihm waren. Das waren übernatürliche Kräfte, weil Geister sind übernatürliche Kräfte. Und die waren in ihm und niemand konnte ihn bändigen, heißt es. Das heißt, mit anderen Worten, menschlich gesehen, gab es dafür keine Lösung, keine Hilfe. Und dann heißt es, und alle Zeit, Nacht und Tag, war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. In der erweiterten Übersetzung heißt es, er schlug sich, verletzte sich und schnitt sich mit Steinen. Das heißt, er hatte einer dieser Geister, der da in ihm war, war ein selbstverletzender Geist. Diese Geister haben wir heutzutage wieder sehr stark auch in unserer Gesellschaft. Ob das jetzt Selbstverletzung durch Ritzen ist, was viele Jugendliche heutzutage machen, oder ob das Selbstverletzung ist durch Schlagen des Kopfes gegen die Wand, was manche machen, wenn sie psychische Probleme haben, oder ob das so eine Sucht ist, sich selber zu spritzen. Auch das gibt es, ja, auch ohne Drogen, ja, gibt es so eine Sucht, sich zu spritzen. Das ist eine Selbstverletzung. Aber auch Drogen nehmen ist eine Form der Selbstverletzung. Ja, weil du weißt ja genau, dass du dich zu Tode bringst. Wenn du Heroin spritzt zum Beispiel, das ist auch eine Form der Selbstverletzung. Aber dieser Mann und so auch heute viele Menschen waren wie gezwungen, sich selber zu verletzen. Sie können nicht anders, er konnte nicht anders, weil diese Geister ihn dazu trieben. Ja. Und es heißt, und als er Jesus von Weitem sah, also Jesus kam aus dem Boot, der Mann sah ihn von Weitem, Er lief hin, warf sich vor ihm nieder und schrie mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er sagte zu ihm, also Jesus sagte zu ihm: Fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. Mit anderen Worten, wer sprach zu Jesus aus diesem Mann? Nicht der Mann selber sprach, sondern der Geist sprach. Er sagte: Quäle mich nicht. Ja? Er sagte: Was habe ich mit dir zu schaffen? Und die griechische Übersetzung wörtlich an dieser Stelle ist ganz einfach, sehr prägnant, heißt einfach: Was ich und du. Was ich und du. Und es drückt aus: Was habe ich, dämonischer Geist, gemeinsam mit dir, Jesus? Wie lautet die Antwort? Nichts. Amen. Weil Jesus hat gesagt in Johannes 14, 30, an mir hat der Teufel nichts. Mit anderen Worten, er hat kein Anrecht an mir. Und es spürte dieser Geist, er spürte, wenn Jesus kommt, dann muss er gehen. Es gibt keine Gemeinsamkeit, er hat keinen Anhalt, er kann sich nicht an nichts festhalten bei Jesus. Deswegen sagt er: Was, ich und du, was haben wir miteinander zu tun? Antwort ist natürlich nichts. Ja. Und dann heißt es, und er fragte ihn, Jesus fragte ihn: Was ist dein Name? Und er spricht zu ihm: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Mit anderen Worten, es waren viele Geister, die unter einem Obergeist zusammengefasst waren. Und dieser Obergeist hatte den Namen Legion. Und Legion sind ja 3000 etwa Soldaten, römische Soldaten. Das heißt, es waren einige Geister in ihm. Da siehst du, was für eine gewaltige geistliche Kapazität der menschliche Geist hat. Es ist Platz für viele Geister. Allerdings, wenn es mal 3000 sind, dann merkst du, dann ist der Mensch gar nicht mehr bei sich selber. Das ist dann schon Besessenheit. Das ist Besessenheit. Okay? So, und er bat ihn sehr, also dieser Legion, bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschicke, also diese 3000 oder wie viel auch immer. Es war aber dort in dem Berg eine große Herde Schweine, die weidete, und sie baten ihn und sagten: Schicke uns in die Schweine, damit wir in sie hineinfahren. Und er erlaubte es ihnen. Warum auch immer. Da war nicht irgendwie, der Tierschutzverein war weit entfernt. Er erlaubte es ihnen, und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, etwa 2000, und sie ertranken in dem See. Und ihre Hüter flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land, und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen, und sie fürchteten sich. Halleluja. Hättest du dich wahrscheinlich auch gefürchtet. Wir waren ja mal in Israel an diesem Ort Gerasa und haben uns den Hang angeschaut, wo möglicherweise die Schweine runtergesaust sind. Also da hättest du dich auch gefürchtet, ja? Wenn da plötzlich 2000 Schweine wups in den See reinspringen. Also das ist schon krass, ja. Halleluja. Aber das Entscheidende ist, es geht jetzt nicht um die Schweine, da können sich andere drum kümmern, sondern es geht uns um die Menschen. Und was den Menschen betrifft, heißt es, er saß da bekleidet, vernünftig. Mit anderen Worten, er war vollkommen frei. Amen. Sag mal, vollkommen frei. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Weißt du, offensichtlich, und das möchte ich dir heute Morgen bewusst machen, weil das ist ein Schlüssel einfach für dein ganzes Leben als Christ mit Jesus, einfach um wirklich in dauerhafter Freiheit zu gehen. Der Schlüssel, den du hier findest, ist: Was war der Schlüssel, dass dieser Geist diesen Mann verlassen musste, obwohl er ihn extrem geknechtet hatte? Also ich meine, ein psychotischer Mensch ist fast nichts gegen diesen Menschen, so wie der geknechtet war. Ja. Obwohl es tatsächlich so ist, manche Menschen, die wirklich starke Psychosen haben, wenn du ihnen keine Medikamente gibst, würden sich wahrscheinlich teilweise ähnlich verhalten wie dieser Mensch. Das heißt, es sind teilweise ähnliche Geister. Nicht immer, ist es nicht immer das Gleiche. Wie gesagt, ich will auch nichts über einen Kamm scheren und jetzt hier niemand irgendwas anhängen oder so. Aber letztendlich das Entscheidende ist, was wir uns heute Morgen anschauen wollen: Wie kommt vollkommene Freiheit? Weil ich glaube, ihr Lieben, wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, die Zahl der Menschen, die psychisch stark belastet sind, in ihrer Seele stark belastet sind, nimmt immer mehr zu. Und es braucht eine Antwort. Amen. Und ich sage euch was, diese Antwort ist in Jesus, wie in allem letztendlich. Die Antwort ist immer Jesus. Halleluja. Und die Antwort auch auf vielleicht dein Problem oder vielleicht ist ein Problem in deiner Familie, jemand, der sich ritzt oder der sich schlägt oder der sonst irgendwelche psychischen Probleme hat oder manisch-depressiv ist oder Zwänge hat, was weiß ich, ein Waschzwang oder ein Putzzwang oder was auch immer für Zwänge, Ängste, Phobien oder irgend so etwas. Oder sogar auch, weißt du, auch manche Geister verursachen auch körperliche Symptome. Sehr häufig, ich habe gestern zum Beispiel beim Café der Begegnung bei den Ukrainern, wo, was übrigens sehr stark war gestern, wir hatten so viele Ukrainer gestern im Café wie nie zuvor. Die Leute saßen sogar noch auf den Polstermöbeln. Wir waren um die 120 Leute im Café und um die 40 haben sich bekehrt. Halleluja. Preis den Herrn. Und interessant war, ich habe für einige gebetet, die gesagt haben, ich habe seitdem ich hier nach Deutschland gekommen bin, ist bei mir total Neurodermitis ausgebrochen. Und wenn ich nachgefragt habe, haben sie gesagt, ja, ich hatte so einen Stress durch die Flucht, durch diese ganze Situation, das Trauma der Flucht. Ja. Und jetzt haben sie Neurodermitis in ihrer Haut. Das heißt, es ist offensichtlich etwas, was mitbewirkt wird durch solche Geister. Geister von Stress, Geister von Trauma. Diese Dinge können auch in den Körper hineinwirken. Ja. Diese Geister können das Immunsystem schwächen. Ja. Sie können das Immunsystem so weit schwächen bis dahin, dass das bösartige Zellen sich im Körper bilden können. Oder dass Leute ständige Infektionen haben. Oder dass chronische Krankheiten entstehen. Allergien oder was auch immer. Und damit sage ich jetzt nicht, wie gesagt, bitte, und da immer der Überschrift, nichts über einen Kamm scheren. Ich sage jetzt nicht, dass jede Allergie oder jeder Krebs oder was von dämonischen Mächten verursacht ist. Ich weiß eins, alle diese Dinge kommen ursprünglich vom Teufel, das weiß ich. Aber ich will dir jetzt nicht sagen, okay, du hast einen Geist und deswegen hast du diese und jene Krankheit. Sie kommen alle aufgrund des Sündenfalls in diese Welt hinein. Und in manchen Fällen oder auch, ich sage mal, in öfters als nicht, sage ich mal, im Englischen sagt man more often than not, ja, also was also viel heißt, relativ häufig, ja, relativ häufig gibt es Zusammenhänge, ja, Quälgeister, ja. Und Gott, ich sag dir, heute Morgen, ich glaube, weißt du, dass, ich habe so wirklich so ein Herz dafür, dass wirklich jeder, der hier in diesem Raum noch von irgendeinem Quälgeist irgendwo in seinem Leben gequält wird, weißt du, das sieht man dir vielleicht nicht an, vielleicht sitzt du hier und du strahlst und so weiter, aber zu Hause, was weiß ich, hast du einfach diesen Putzzwang und musst ständig alle Türklinken abwischen und musst ständig irgendwie irgendwelche Sachen machen oder so. Das sieht niemand, aber trotzdem, ich sag, das ist nervig. Also ich habe jetzt keinen Putzzwang, aber ich kann mir vorstellen, dass es nervig ist. Nein, meine Frau würde sagen, ja, könnte ein bisschen mehr sein. Okay. Gott möchte dich freisetzen. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott möchte dich freisetzen. Weißt du, was ist der Schlüssel, den wir hier sehen? Wir müssen es uns zuerst anschauen, was könnte ein Schlüssel sein in dieser Geschichte, die uns einen Hinweis gibt, warum dieser Mann eine Legion in seinem Körper hatte oder in seiner Seele. Ja? Und ich glaube, ein guter Hinweis ist, es heißt am Anfang und es wird auch betont, dass er seine Wohnung in den Grabstätten hatte. Das heißt, er hat sich permanent bei den Gräbern aufgehalten, bei den Gräbern der Gerasener. Und weißt du, ich sag mal so, könnte es sein, dass dieser Mensch, und es gibt ja auch in unserer Gesellschaft gibt es Menschen, die haben einen Hang zum Friedhof. Auch das ist ein Zwang, die sind am liebsten im Friedhof oder sogar nachts, ja. Am Friedhof, ja, die haben diesen Friedhofszwang, ja, diesen Zwang, es ist wie ein Todesgeist, der sie immer Richtung Tod zieht, ja. Womit hängt das zusammen? Womit könnte das zusammenhängen? Könnte es vielleicht sein, dass es etwas in ihrer Seele gibt, was sich wie Tod anfühlt und was sich sagt, hey, das, was ich in meiner Seele spüre, das passt zu dem, was ich da auf dem Friedhof spüre. Ich meine, warum wirst du von was angezogen? Also wenn deine Seele hell ist, dann willst du wohin, wo es hell ist, wo die Sonne scheint. Dann setzt du dich nicht in ein dunkles Loch und sagst, verstehst du, es gibt Menschen, die, gerade auch Jugendliche heutzutage, die setzen in ihr Zimmer, machen alles dunkel und kommen nicht mehr raus. Da gibt es offensichtlich eine Affinität zur Dunkelheit anstatt zur Helligkeit. Wenn es mir zu dunkel in meinem Zimmer ist, dann mache ich alles auf, was geht, damit es hell wird. Und im Notfall mache ich das Licht an. Das ist normal. In meiner Seele ist es hell und deswegen zieht sie zum Licht. Amen. Aber dieser Mann wurde gezogen zur Dunkelheit, zum Tod. Warum? Weil etwas in seiner Seele offensichtlich wie tot war. Könnte es sein, dass er in seiner Vergangenheit, vielleicht schon in seiner Kindheit, vielleicht schon auch sogar schon seine Eltern, Dinge erlebt haben in dieser Region Gerasa, ja, die Wunden geschlagen haben in seiner Seele, die jetzt wie Todeswunden sozusagen in ihm schwären. Eine Wunde nach der anderen und mit jeder Wunde und mit jedem Trauma, das dazukommt, gibt es einen stärkeren Hang Richtung Grabstätten. Könnte das sein? Gleiches zieht Gleiches an. Tod zieht Tod an. Könnte es sein, dass dieser Mann einfach Traumata und Wunden in seiner Seele hatte, die ihn dazu drängten, sich mit diesem Tod eins zu machen und letztendlich dann dazu führten, auch dass er noch diese ganzen anderen zusätzlichen Geister in sich reingeholt hat, diese Selbstverletzungsgeister. Könnte das sein? Ich habe dir eine interessante Bibelstelle. Und zwar Micha Kapitel 6, Vers 13. Die, die bei unserem Encounter-Wochenende dabei waren, die haben die Stelle schon kennengelernt. Das ist eine interessante Stelle und zwar in der erweiterten Übersetzung. Ich habe es direkt aus der erweiterten Übersetzung aus dem Englischen zurückübersetzt, weil das da so deutlich wird. Hier wird deutlich, wie Wunden in der Seele der Menschen entstehen aus der Sicht Gottes. Ja. Ich meine, es gibt immer natürliche Erklärungen natürlich und Dinge und Umstände und wir schauen uns das gleich an. Aber Gott sagt hier in Micha Kapitel 6, Vers 13, er sagt, wegen deiner Sünde habe ich dich geschlagen mit einer tödlichen Wunde und dich krank gemacht, verwüstet und verlassen zurückgelassen. Und er spricht ja hier zu Menschen des alten Bundes, das heißt zu Menschen, die völlig hoffnungslos unter dem Einfluss des Sündenfalls waren. Und ich möchte dir jetzt heute Morgen nicht sagen, ja, weil du speziell diese oder jene Sünde begangen hast, deswegen hast du dieses oder jene Problem. Aber ich will dir eins sagen, die Urwurzel für jede seelische Wunde in dieser Welt, für jede Wunde, die Menschen in ihrer Seele geschlagen wird, die Urwurzel aus der Sicht Gottes ist die Sünde. Amen, ist der Sündenfall. Menschen haben vielleicht an dir gesündigt. Menschen haben dich missbraucht. Menschen haben dich gemobbt. Menschen haben dich abgelehnt. Menschen haben dich niedergemacht. Menschen haben deine Seele verletzt und es hat Wunden in deiner Seele geschlagen. Aber du hast auch reagiert. Du hast Schutzmechanismen aufgebaut. Du hast vielleicht angefangen, Gott die Schuld zu geben. Du hast vielleicht angefangen, in Selbstmitleid zu verfallen. Du hast vielleicht angefangen, diese Menschen zu hassen. Du hast angefangen zurückzuschlagen oder was auch immer, all diese Dinge. Weißt du, Sünde gebiert immer Sünde. Sag mal, Sünde gebiert Sünde. Wenn die Kette nicht unterbrochen wird. Amen, und davon reden wir heute Morgen. Wenn die Kette nicht unterbrochen wird. Wie wird die Kette unterbrochen? Die Kette wird unterbrochen einzig und allein durch das Erlösungswerk von Jesus Christus. Amen. Er war, sagt die Bibel, ohne Sünde. Amen. Ohne Sünde und wurde für uns zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Mit anderen Worten, er hat diese Last der Sünde auf sich genommen, damit wir von der Macht der Sünde frei werden. Das heißt, er hat sich um die Wurzel gekümmert. Diese Wurzel hat dazu geführt, dass Menschen Wunden haben in ihrer Seele. Und es heißt hier, und es ist interessant, diese Reihenfolge, geschlagen mit einer tödlichen Wunde, also einer Todeswunde. Ich glaube, dieser Besessene hatte viele Todeswunden in seiner Seele. Und deswegen war er zu den Gräbern gezogen. Und je mehr er zu den Gräbern gezogen war, umso mehr dämonische Geister konnten in ihn reinkommen, weil er hat ja den Geist des Todes geradezu angezogen. Amen. Und irgendwann mal war es Legion und irgendwann mal wusste er gar nicht mehr, was er tut und hat sich selber verletzt und selber geschlagen und nur noch geschrien und die Geister haben aus ihm rausgeschrien. Ja. Aber das ist ein normaler Prozess, wenn die Wunden nicht geheilt werden, wenn die Wunden nicht in Ordnung gebracht werden. Diese Wunden aber können nur in Ordnung gebracht werden durch das einzige Heilmittel, das Gott gegeben hat. Und dieses Heilmittel ist das Blut Jesu Christi. Amen. Sag mal, das Blut Jesu Christi. Auch hier da oben, sag mal, das Blut Jesu Christi. Halleluja. Amen. Halleluja. Das Blut Jesu Christi ist das einzige Heilmittel für diese Wunden. Weil die Sünde bewirkt Todeswunden in der Seele und schließlich heißt es, und dich krank gemacht. Das heißt, sie bewirkt auch Krankheit. Und verwüstet und verlassen, zurückgelassen. Das heißt, verwüstet durch dämonische Geister. Ja, gequält durch Quälgeister. Geister des Todes. Wie auch immer diese Geister aussehen mögen. Das Sündenproblem muss gelöst werden, damit wir frei werden. Amen. Kannst du sehen? Hebräer 4, Vers 15 heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Also er spricht von Jesus natürlich, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist. Und das ist interessant. Mit anderen Worten, Jesus ist in gleicher Weise wie wir versucht worden. Das heißt, auch an ihn kamen manchmal Gefühle, die nicht von Gott waren, rangetragen. Auch er kannte, ich sage mal, den Beschuss durch dämonische Mächte. Auch er hat erlebt, wie sich das anfühlt, wenn dämonische Geister einen attackieren oder einen versuchen zu belegen. Aber es heißt, er wurde in gleicher Weise wie wir versucht, doch ohne Sünde. Amen. Und weil er ohne Sünde war, deshalb hat er Herrschaft. Amen. Wovon du frei bist, darüber hast du Herrschaft. Jesus hatte Herrschaft über Todeswunden schon zu seinen Lebzeiten, weil er ohne Sünde war. Jesus hatte Herrschaft über die ganze Legion in dem besessenen Gerasener, weil diese Legion an ihm kein Anrecht hatte. Ich habe es am Anfang gesagt, was wir und du. Amen. Kein Anrecht. Nichts, wo der Teufel sich dran festhalten konnte. Warum? Weil Jesus wurde zwar versucht, aber ohne Sünde. Ihr Lieben, können wir ohne Sünde leben? Ich sage dir, durch das Blut Jesu ist es möglich. Amen. Das Blut Jesu ist gegeben, alle unsere Sünden zu vergeben. Das heißt in 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9. Ja. 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9 lese ich vor. Heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Es reinigt uns von jeder Sünde. Wenn du gereinigt bist von jeder Sünde, wie viele Sünden sind dann noch in dir? Habe ich da eine gehört? Nein, keine. Amen, keine. Wenn also das Blut Jesu Christi dich gereinigt hat, wie viel Anrecht hat dann der Teufel noch an dir? Nada. Niet. Oder? Niet. Amen. Slavo Bogu. Okay. Halleluja. Okay, das war jetzt Russisch. Preist den Herrn. Halleluja. Okay. Kein Anrecht. Kein Anrecht. Er reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also ich glaube, dass Gott heute Morgen wirklich in jeder einzelnen Seele hier, wirklich jede Seelenwunde, Sündenwunde, weil irgendwo hängt es immer mit Sünde zusammen. Entweder hat jemand an dir gesündigt und da hast du reagiert oder du hast gesündigt. Weißt du, auch wenn du sündigst, verletzt es dich. Das ist auch interessant, weißt du, die Sache ist die, wenn du andere Menschen bestiehlst, dann verletzt es nicht nur die anderen Menschen, sondern es verletzt deine eigene Seele, dir wird etwas geschlagen. Ja? Wenn du Leute belügst, systematisch belügst, betrügst und so weiter, dann verletzt du dich, nicht nur die anderen Menschen. Deine Seele wird verletzt, es bekommt Anrecht, der Teufel bekommt Anrecht, die Mächte der Finsternis bekommen Anrecht an deiner Seele und sie können dir diese Wunden schlagen und diese Wunden, weißt du, diese Wunden sind die dämonischen Mächte anziehen. Also ich habe es, glaube ich, beim Encounter-Wochenende habe ich es gesagt, es ist nicht umsonst so, dass der Teufel auch der Herr der Fliegen genannt wird. Hast du schon mal gehört den Begriff Herr der Fliegen? Ja? Was ist der Herr der Fliegen? Weißt du, die Fliegen, von was werden die Fliegen angezogen? Von offenen Wunden. Wenn da offene Wunden sind, werden sie angezogen. Ja? Und der Teufel ist der Herr der Fliegen. Also man könnte es auch so sagen, der Teufel ist wie ein Aasgeier. Er guckt, wo es totes Fleisch gibt. Er schaut, wo gibt es Todeswunden, und da, bumm, kommt er. Da ist jemand verletzt in seiner Seele, also, bumm, gleich die Chance ergreifen. Also deswegen müssen wir auch als Christen, wir müssen da wirklich ganz klar leben. Auch als Christ kannst du mal ein Trauma erleben in deinem Leben. Auch als Christ kannst du verletzt werden. Als Christ kannst du Dinge erleben. Aber weißt du, als Christ hast du es in der Hand, wie du reagierst, was du damit machst. Das Beste, was du tun kannst, ist sofort sagen, so, und dieses Trauma verlässt mich jetzt sofort wieder. Amen. Um einfach schon den Fliegen gar kein Signal zu geben. Weil lässt du die Wunde offen, weißt du, vielleicht wirst du gemobbt und du ärgerst dich und du regst dich auf und du denkst die ganze Zeit drüber nach. Er sagt dir, je mehr du drüber nachdenkst, je mehr du dich aufregst, je mehr du dich ärgerst, je mehr du verletzt reagierst, umso länger hältst du die Wunde in deiner eigenen Seele offen und umso mehr Fliegen können angezogen werden. Sieh es mal unter dem Aspekt. Mach dir das mal bewusst, weißt du. Wenn du das nächste Mal verletzt wirst, sieh es mal unter dem Aspekt. Siehst mal nicht unter dem Aspekt, oh, was mache ich jetzt, um dem zu zeigen, dass es so nicht geht, sondern siehst unter dem Aspekt, was mache ich jetzt, damit die Fliegen bei mir erst gar nicht landen können. Amen. Wie schaue ich, dass meine Wunde so schnell wie möglich wieder zugeht? Das ist, so sollten wir leben, verstehst du? Weil der Feind nutzt jede Schwäche aus. Der Feind nutzt jede Wunde aus. Die Aasgeier nutzen jede Schwäche aus. Die kreisen schon, weißt du, über ein Tier, das noch nicht mal tot ist, kreisen sie schon. Und so machen sie es bei dir und sie sehen, oh, die Seele ist in Agonie. Dann kreisen sie schon und sagen, ja, der Teufel hat kein Erbarmen. Der Teufel ist nicht und sagt, oh, schau mal, wie arm er dran ist. Jetzt wollen wir uns ihm mal ein bisschen in Ruhe lassen, bis er sich wieder erholt hat. Nein, nein, nein. Sondern der nimmt alles, was er kriegen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass du schaust, dass deine Wunden schnell geschlossen werden. Und wenn da Wunden in der Vergangenheit waren, die dir geschlagen wurden, die einfach irgendwo dem Teufel ein Anrecht gegeben haben, weißt du, es ist dann so, wenn er ein Anrecht hat über eine Zeit und er kann landen, wenn die Fliegen landen können, wenn der Aasgeier landen kann, dann setzt er sich einfach irgendwo rein und du hast vielleicht gar keinen Zusammenhang, wo du sagst, warum hat sich bei mir jetzt plötzlich dieser Waschzwang, ich weiß auch nicht, warum ich heute bei dem Waschzwang so bin, vielleicht weil er mir so fern liegt oder so, keine Ahnung. Aber warum hat sich plötzlich dieser Zwang in meinem Leben gebildet? Warum bin ich plötzlich depressiv geworden? Und du fragst dich, wie ist das gekommen? Und vielleicht ist das auslösende Ereignis etwas gewesen, wo du dir gar nichts bei gedacht hast. Vielleicht war es eine Trennung in deiner Partnerschaft, Ehescheidung zum Beispiel, ja, traumatisches Erlebnis. Und seither ist es so, dass du irgendwie nachts nicht mehr schlafen kannst oder dass sich irgendwo etwas entwickelt hat in deinem Leben. Es ist nicht so, dass du die ganze Zeit an dieses Trauma denkst, überhaupt nicht. Es ist wie erledigt. Du denkst, es ist erledigt, es ist vorbei. Ich habe da gar kein Problem. Jesus, Halleluja, durch seine Wunden bin ich geheilt, preis den Herrn. Aber ich sage dir, wenn das Ding nicht sofort angegangen wurde, als es passiert ist, dann wird es zu dieser schwerenden Wunde und es zieht etwas an und etwas schlüpft rein und es manifestiert sich an anderer Stelle in deinem Leben, ohne dass du überhaupt richtig weißt, wo kommt es eigentlich her. Du weißt es gar nicht. Ja, aber ich sage dir, egal ob du weißt, wo es herkommt, es muss dich wieder verlassen. Amen. Wenn wir dem göttlichen Protokoll folgen. Was ist das göttliche Protokoll? Lass mich das, bevor wir auch dann ins Gebet gehen, lass mich das dir noch kurz einfach darlegen sozusagen. Ja, du hast schon gesehen, das Blut Jesu ist der Schlüssel. Amen. Sag mal, das Blut Jesu ist der Schlüssel. Das Blut Jesu zur Reinigung von Sünden. Das Blut Jesu zur Reinigung auch von Prägungen von Sünden. Ich sage mal so, das Blut Jesu, wenn du, sagen wir mal, jetzt dir es vorstellst, in diesem Bild von der Wunde, das Blut Jesu ist wie sozusagen ein Balsam, das deine Wunde in Ordnung bringt. Ja, es ist wie so ein Balsam, der die Wunde schließt. Ja, du weichst deine Wunden ein im Blut Jesu Christi, der für dich verwundet wurde, und deine eigenen Wunden schließen sich. Amen. Wir wollen heute unsere Seelen wirklich einweichen im Blut Jesu. Und ich sage dir, alles, was da irgendwann reingekommen ist, muss gehen. Es muss gehen. Egal wie lang es da drin ist, spielt keine Rolle. Bei dem Besessenen hat es wahrscheinlich hat's schon bei seinen Eltern angefangen. Da war wahrscheinlich schon Trouble. Ja? Und dann in seiner Kindheit und bumm, alles drauf und rein und so weiter. Aber ich sage dir, egal wie lang es schon drin ist und wenn es schon über Generationen in deiner Familie ist, muss es gehen, weil das Blut Jesu Christi stärker ist. Amen. Halleluja. Ja, geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Das heißt, was tust du? Das Erste ist, was du tust, du bittest um Vergebung. Da, wo du dir selber Wunden geschlagen hast, durch Sünde, durch Zornausbrüche, dadurch, dass du selber wieder vielleicht andere gemobbt hast, weil du gemobbt wurdest, durch Unglauben Gott gegenüber. Ja, da hast du Angstraum gegeben. Durch andere Arten von Sünden, sexuelle Sünden, vielleicht sogar okkulte Sünden. Du warst so sauer auf Gott, dass du gesagt hast, so, vielleicht als Jugendlicher, warst so sauer auf Gott, dass du gesagt hast, so, jetzt gebe ich es mir voll und bist voll in den Okkultismus reingegangen. Hat deiner Seele Wunden geschlagen? Definitiv. Du kommst zu Jesus, Jesus vergibt dir. Aber es kann auch sein, dass noch die ein oder andere Wunde noch offen ist in deiner Vergangenheit, in deiner Seele. Aber das Blut Jesu ist stärker. Amen. Du betest um Vergebung. Du vergibst den Menschen, das gehört auch zum Blut Jesu. Du vergibst den Menschen, die dich verletzt haben. Du lässt sie los. Du sagst, ich segne euch, ich vergebe euch, was ihr an mir getan habt. Du bedeckst sie mit dem Blut Jesu und dann kann das Blut Jesu diese Wunde waschen. Und wenn diese Wunde gewaschen ist und das Anrecht der Sünde weg ist, dann kannst du dich trennen von dem Grab in deiner Seele. Also davor, dieser Besessene, der war bei ihm hingezogen zu den Gräbern. Nachdem Jesus ihn befreit hatte, saß er zu seinen Füßen. Der hatte keinen Zug mehr Richtung Gräber. Er hat dann sogar ihn gebeten, dass er mit ihm mitfahren darf. Der wollte nicht mehr zurück zu den Gräbern. Der hatte sich getrennt von den Gräbern. Weißt du, es ist so wichtig. Wir müssen uns trennen. Weißt du, auch heute Morgen. Du musst manchmal Entscheidungen treffen, wo du auch sagst, ein für alle Mal, ich trenne mich von diesem Grab. Ich gehe nicht immer wieder dahin zurück zu dir. Weißt du, was ist ein Grab? Ein Grab ist ein Erinnerungszeichen an eine traumatische Erfahrung. Ist immer so. Weißt du, jeder Grabstein auf jedem Friedhof ist letztendlich ein Erinnerungszeichen an eine für den natürlichen Menschen traumatische Erfahrung, weil da ist ein Mensch gestorben. Und das ist immer. Es ist immer ein Schock, verstehst du? Natürlich, du kannst sagen, ja gut, er ist gestorben in hohem Alter und friedlich eingeschlafen und ist beim Herrn und so weiter. Und trotzdem, da ist eine Trauer drauf. Das heißt, es ist ein Erinnerungszeichen an einen Schmerz. Weißt du, wir müssen nicht nur den Schmerz heilen durch das Blut Jesu, nicht nur die Wunde zur Heilung bringen, sondern wir müssen uns auch trennen von dem Grabstein. Amen. Und damit sage ich jetzt nicht, dass du nicht mehr das Grab deiner Eltern oder von anderen Verwandten besuchen sollst, im Natürlichen, verstehst du? Sondern ich sage, da in deiner Seele sollst du diesen Ort nicht mehr aufsuchen, dir nicht mehr wieder das alte Trauma herholen, dir nicht mehr wieder den alten Schmerz herholen, dir nicht mehr wieder die alte Angst herholen, nicht mehr wieder schauen, vielleicht habe ich ja doch noch die Angst. Amen. Ich werde nachher gleich was sagen, auch wie wichtig es ist, sich zu füllen wirklich mit dem Heiligen Geist, wenn die Dämonen rausgegangen sind, wenn wir befreit worden sind. Ja. Aber Entscheidung, kein Kontakt mehr mit den Grabsteinen. Amen. Sag mal, kein Kontakt mehr mit den Grabsteinen in meiner Seele. Und dann das Dritte. Wenn du die Wunde gereinigt hast durch das Blut Jesu, wenn du dich gelöst hast von jedem Gedenkstein an diese Wunde, dann ist das Dritte. Dann kannst du all diese Geister, die da reingekommen sind, es kann einer sein, zwei sein, es kann Legion sein, wie viel auch immer. Ich glaube jetzt nicht, dass bei dir Legion ist, weil sonst würdest du wahrscheinlich anders hier sitzen. Dann hättest du schon geschrien. Ja, deswegen wird es wahrscheinlich nicht Legion sein. Aber egal wie viele es sind, in Jesu Namen, jeder einzelne Geist, der dich gequält hat, er muss dich verlassen. Warum? Weil was wir und du? Was Geister und Jesus? Antwort, nixe. Nixe, gar nix. Gar nix, nixe. Ja, okay? Nix. Jesus und Geister passen nicht zusammen. Wenn Geister mit Jesus pur in Kontakt kommen, dann müssen sie gehorchen. Das ist entscheidend. Verstehst du, das ist auch wichtig zu wissen. Sie müssen nicht automatisch gehen. Das ist wichtig, aber sie müssen gehorchen. Das heißt, du musst auch noch sprechen. Amen, du musst ihnen befehlen zu gehen. Und dann müssen sie gehen, weil sie gehorchen müssen. Das ist wichtig, das ist ein kleiner Unterschied. Manche denken, ja, die Geister müssen einfach gehen, ich muss gar nichts tun. Ich sitze dann passiv da, verlassen mich die Geister. Nein, du musst ihnen auch befehlen zu gehen, weil sie müssen gehorchen. Sie wollen das hören, dass du das wirklich willst und dass du das wirklich meinst. Amen, sie müssen das hören. Aber sonst bleiben sie einfach da und sagen, okay, warten wir mal ab, bis er die Phase vorbei hat. Amen. Also, wir müssen draufgehen. Ja? Die Geister müssen raus. Halleluja. Und damit bist du frei. Und damit ist deine Seele frei. Und damit hast du die besten Voraussetzungen dafür, auch deinen Körper frei zu bekommen von den Quälgeistern, die vielleicht in deinem Körper noch sitzen. Von den Allergien oder chronischen Krankheiten oder wie auch immer die Krankheit auch heißen mag, was auch immer es ist, auch wenn es vielleicht nicht immer einen direkten Zusammenhang gibt zwischen den Geistern und den Krankheiten. Aber ich sag dir, hab's vorher schon gesagt, eine Seele, die frei ist, das haben schon die alten Griechen gesagt, haben gesagt, ein gesunder Körper, wie war's? Mens sana in corpore sana, genau, des Lateinischen. Wie heißt es übersetzt? Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper, ja. So, also dieser Zusammenhang. Das war umgekehrt gedacht, ja, aber es ist letztendlich der Zusammenhang. Ja, es ist der Zusammenhang zwischen Körper und Seele, oder die Griechen haben es jetzt Geist genannt. Geist nennen wir die Verbindung zu Gott, den Teil von uns, ja. Aber der Zusammenhang zwischen Seele und Körper. Amen. Das heißt, ich glaube heute Morgen nicht nur, dass Belastungen von Seelen gehen müssen, sondern wir haben es eh schon erlebt, auch an vielen Stellen. Aber ich glaube, dass jetzt gleich nochmal ein Schub kommt, auch von heilender Kraft, auch für die Körper. Dass Dinge einfach, weißt du, wenn der Feind sein Anrecht verloren hat, auch hier im ganzen Raum sein Anrecht verloren hat, dann glaube ich, dass nochmal in einer ganz anderen Dimension auch die heilende, wunderwirkende Kraft auch die Körper berühren kann. Amen. Wie viele von euch wollen befreit sein von den Geistern, die vielleicht um sie herum sie manchmal gequält oder geknechtet haben oder irgendwie noch in ihrem Leben am Wirken sind. Weißt du, es ist ja auch interessant, ist vielleicht noch eine Schlussbemerkung auch dazu, weil ich hatte es am Anfang betont. Ich hatte gesagt, in dem Moment, als Jesus auf das Gebiet trat, kam dieser Geist und hat sich gemeldet. Das heißt mit anderen Worten, es war offensichtlich diese Legion, war offensichtlich ein Geist, der auch mit dem Umfeld dieses Menschen verbunden war. Und damals war Umfeld vor allen Dingen regional, weil zum Beispiel ein Dorf, das war eine Gemeinschaft. Ja. Heutzutage, wenn wir von Umfeld sprechen, dann können wir weniger das auf einen Ort unbedingt festmachen, weil heutzutage ist so, in einem Dorf gibt es so viele Arten von sozialen Umfeldern, in einer Stadt sowieso. Jeder lebt in einem anderen sozialen Umfeld. Ja. Das eine ist das Umfeld, das andere ist jenes Umfeld, weil wir so mobil sind und deswegen einfach, du kennst ja gar nicht mehr alle Leute, die in deinem Dorf wohnen, das ist ja heute nicht mehr so. Ja. Also sind es wahrscheinlich Geister über deinem sozialen Umfeld auch, die dich mit beeinflusst haben in deiner Vergangenheit. Amen. Und über jedem sozialen Umfeld sind wieder ein bisschen andere Geister. Über jeder Familie, über jedem Beziehungsgeflecht, auch über jedem Land. Ich meine, das kannst du daran sehen, wenn du einfach schaust, die Medien zum Beispiel in Deutschland sind wieder ganz anders wie die Medien in der Schweiz oder die Medien in Frankreich, die berichten ganz anders. Und denkst du immer, wow, die Szene ist ja ganz anders. Warum? Weil es andere Geister im Luftraum sind. Verstehst? Es sind regionale, territoriale Geister und sie haben Einfluss auf die Menschen, die unter ihnen leben. Viele Dinge beeinflussen dich im Geist, ohne dass dir das überhaupt richtig bewusst ist. Aber da, wo es Wunden schlägt, warum auch immer, da muss es gehen, genauso wie die Legion gegangen ist. Amen. Und Jesus hat gesagt, oder das Wort sagt über Jesus, sagt, dass durch ihn sind wir erlöst von der vätervererbten Lebensweise. Das heißt, wir sind erlöst von den Geistern über unserem familiären Umfeld, über unserem nachbarschaftlichen Umfeld, über unserem sozialen Umfeld, über dem geistlichen Umfeld an unserem Arbeitsplatz, über dem geistlichen Umfeld, das von den Medien ausgestrahlt wird. Wir sind erlöst von diesem geistlichen Umfeld. Wir sind versetzt an himmlische Orte, in eine andere Dimension des Lebens. Halleluja! Und diese Dimension des Lebens ist die vollkommene Dimension der Freiheit. Und diese Freiheit setzen wir heute Morgen frei. Bist du bereit? Halleluja. Okay, pass auf, lass uns Folgendes machen heute Morgen. Du darfst sitzen bleiben an deinem Platz, aber ich möchte einfach, dass du so dein Haupt ein bisschen senkst und dass du einfach, wenn du in Sprachen beten kannst, dann fang einfach an, in Sprachen zu beten. Wenn nicht, dann schau einfach auf Jesus. Halleluja. Halleluja. Und ihr könnt das, die Soaking-Musik, die Worship-Soaking-Musik reintun im Hintergrund. Wir wollen jetzt gerade zum Anfang. Wir wollen wirklich jede Wunde, die hier im Raum irgendwo noch in einer Seele sitzt, auch auf der Empore, wir wollen sie einweichen in das Blut Jesu Christi. Wir wollen sie einweichen in die reinigende und heilende Kraft des Blutes Jesu Christi. Halleluja. Halleluja. Wir danken dir dafür, Vater. Danken dir, die Musik im Hintergrund ein bisschen lauter. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. Und ich kann es sehen, wirklich, wie wenn die Menschen, die hier sitzen, wie ein offenes Buch sind, ein offenes Buch vor Gott. Und Gott liest in deinem Buch, im Buch deines Lebens. Und er sieht einfach diese Wunden. Er sieht diese Wunden, die dir geschlagen wurden. Er sieht diese Schmerzen. Er sieht diese Verletzungen, die dir geschlagen wurden. Und gerade jetzt, er holt das, was gerade jetzt bearbeitet werden muss, er holt es jetzt an die Oberfläche und du wirst es sehen und du wirst es spüren und du wirst es merken. Er bringt es an die Oberfläche. Und wenn du merkst, ja, diese Wunde manifestiert sich, diese Verletzung, diese Ablehnung vielleicht, dieser Missbrauch, dieses Mobbing, was auch immer es war in der Vergangenheit oder auch diese Sündenwunde, die du dir selber geschlagen hast, einfach durch Sünde, durch fortgesetzte Sünde, durch, was weiß ich, fortgesetzte sexuelle Sünde, fortgesetzte Diebstahl, fortgesetzte Okkultsünde, was auch immer es war, in dem Namen Jesus, es kommt jetzt an die Oberfläche. Und wenn es bei dir einfach an die Oberfläche kommt, dann einfach sag im Namen Jesus, Vater, ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich um Vergebung durch dein Blut. Ich nehme dein Blut in Anspruch. Ich nehme dein Blut der Vergebung in Anspruch. In Jesu Namen. Ich vergebe auch den Menschen, die an mir gesündigt haben. Halleluja. Tut es gerade jetzt. Wenn etwas hochkommt, einfach bitte ihn um Vergebung. Vergib den Menschen, die an dir gesündigt haben. In Jesu Namen, durch das Blut Jesu Christi. Durch das Blut Jesu Christi ist Befreiung. Durch das Blut Jesu Christi ist vollkommene Freiheit. Gerade jetzt. Halleluja, halleluja. Bet weiter in Sprachen, bet weiter in Sprachen. Da kommt Freisetzung. Es kann sein, dass es wie so hochkommt jetzt. Es kann sein, dass dir Tränen in die Augen kommen. Es kann sein, dass du gähnen musst. Auch das sind Zeichen einfach für Dinge, die gehen müssen. Ja, indem du ihn um Vergebung bittest, verlässt dich schon einiges. Halleluja. Jesus, wir danken dir, Herr. Wir danken dir für dein Blut, Herr. Wir danken dir für dein Blut, Herr, das unsere Wunden der Seele gerade jetzt bedeckt, die Traumata der Vergangenheit. Dass jetzt auf die Traumata der Vergangenheit kommt. Danke, Herr, für himmlische Einweichung, Herr. Einweichung, Herr. Einweichung, Herr. Oh, wir wollen sie wirklich tief einweichen. Aber diese Wunden der Seele tief einweichen. Die Traumata tief einweichen. Du merkst, ja, da ist noch was, wo ich ihn um Vergebung bitten soll. Bitte ihn einfach um Vergebung. Anderen betet einfach weiter in Sprachen. Betet weiter in Sprachen. Wenn es jemand gibt, dem du vergeben sollst, dann vergib ihm. Bedecke jede Seele jetzt mit dem Blut Jesu Christi. Jede Seele bedeckt mit dem Blut Jesu Christi. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wenn du es bedeckt hast mit dem Blut Jesu, wenn du um Vergebung gebeten hast, vergeben hast, dann gerade jetzt sprich mir einfach nach. Sag, ich löse mich jetzt von jedem Grabstein in meiner Seele. Von jedem Erinnerungszeichen an vergangene Wunden. Ich löse mich davon jetzt. Ich löse mich von jedem Geist, der über meiner Familie, meinem sozialen Umfeld, meiner Nation, gewirkt hat und mir Wunden geschlagen hat. Ich löse mich davon. In dem Namen Jesus. Und ich stelle das Blut Jesu zwischen mich und diese Geister. Ich stelle das Blut Jesu Christi zwischen mich und diese Grabsteine. Ich löse mich von jeder Verbindung. Ich durchschneide jede geistliche Verbindung. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Halleluja, Halleluja. Und jetzt nimm das im Glauben in Anspruch. Sieh dich wirklich fern. Sieh dich fern von diesen Wunden. Sieh dich fern von diesen Erinnerungen daran. Sieh dich fern von diesen Traumata. Und wir sagen jetzt, in dem Namen Jesu Christi, jeder Geist, jede Macht der Finsternis, jeder Quälgeist, der irgendwo sich in Seelen hineingesetzt hat und Zwänge verursacht hat, kommt jetzt raus aus diesen Seelen. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Und wenn du weißt, bei dir war ein Zwang, bei dir ist ein Zwang, dann einfach gerade jetzt, dann atme einfach diesen Geist jetzt aus. Weil es ist wie Atem, es ist wie unreiner Atem. Atme es einfach aus, diesen Zwang, in dem Namen Jesus. Jeder Zwang muss dich jetzt verlassen. Jeder unreine Geist muss dich jetzt verlassen. In dem Namen Jesus. Jeder niederdrückende, bedrängende, angstmachende Geist muss dich jetzt verlassen, in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Atme es einfach aus, in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Jedes Trauma in dem Namen Jesus muss dich jetzt verlassen. Jedes Trauma, das dich immer wieder triggert, muss dich jetzt verlassen. Jeder Geist von Schlaflosigkeit muss dich jetzt verlassen, in dem Namen von Jesus. Jeder Geist des Todes muss dich jetzt verlassen, in dem Namen von Jesus. Jeder Geist, der psychische Krankheiten verursacht, Depressionen oder bipolare Störungen oder Schizophrenie oder Psychosen oder was auch immer, in dem Namen Jesus, er muss jetzt deine Seele verlassen, in dem Namen Jesu Christi jetzt. Atme es aus, atme es aus, atme es aus, in Jesu Namen. Das kann sein, manche müssen vielleicht husten, das kann sein. Halleluja, dann verlässt dich was, das ist auch gut, das ist in Ordnung. Halleluja, manche müssen vielleicht gähnen, da verlässt dich auch was. Manche müssen vielleicht weinen, das ist auch gut, da verlässt dich auch was. Manche müssen vielleicht total lachen, halleluja, weil sie freigesetzt werden, das ist auch gut. Egal was auch immer, wie auch immer, manche spüren vielleicht einfach nur, wie tiefer Frieden kommt, das ist auch gut. Halleluja. In jedem Fall müssen dich diese Dinge verlassen. Was auch immer dich gequält und geknechtet hat, in dem Namen Jesus. Was auch immer deine Seele unfrei gemacht hat. Auch, ich sage jetzt auch, was sich auf Nervenzellen gelegt hat. Sag mal, Neurologen haben das untersucht. Jedes Trauma, jeder Schock, alles was, einfach was wir erleben an schwierigen Situationen in unserem Leben, legt sich wie auf unsere Nervenzellen drauf. Und vom Natürlichen her gibt es keine Möglichkeit, diese Nervenzellen wieder frei zu bekommen, sondern was mal drauf ist, ist drauf. Aber ich sage dir, durch das Blut Jesu Christi ist vollkommene Freiheit. Und ich würde gerne jetzt ein Gebet sprechen, einfach für deine Nervenzellen. Wo immer sich etwas auf deine Nervenzellen draufgelegt hat. Halleluja. Bete einfach mal in Sprachen. Bete in Sprachen. Wo immer sich etwas auf deine Nervenzellen draufgelegt hat, sage ich jetzt in dem Namen Jesu Christi, es verlässt jetzt deine Nervenzellen. Auch über Livestream. In Jesu Namen, überall hier im Raum. Was auch immer sich draufgelegt hat, auf deine Nervenzellen, es verlässt dich jetzt in dem Namen Jesus. Oh, egal wann, egal wo, egal wie es sich draufgelegt hat. In Jesu Namen, es geht jetzt raus. Es verlässt dich jetzt. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Schau auf Jesus, schau auf Jesus. Bete in Sprachen. Ah ja, manche müssen gähnen, manche müssen einfach kurz ausatmen und dann verlässt dich was. In Jesu Namen. Raus! Jeder unreine Atem, jeder unreine Geist. Halleluja. In Jesu Namen. Vollkommene Freiheit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Wenn du merkst, dass dich was verlassen hat, dass du freigesetzt worden bist, dann fang einfach an, Gott zu danken. Fang jetzt an, Gott zu danken. Wenn du merkst, da ist noch was, was noch raus muss, dann bete einfach weiter in Sprachen. Aber wenn du merkst, da hat dich was verlassen, das ist gut, du bist frei geworden, dann fang einfach an, Gott zu danken. Wenn du merkst, da ist noch was, bete einfach in Sprachen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich würde mal sagen, 20% sind erledigt. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Pass mal auf. Mach noch mal etwas Zweites. Das wird manchen helfen. Einfach leg einfach mal deine Hand auf deinen Nachbarn. Einfach auf die Schulter deines Nachbarn. Und betet einfach füreinander in Sprachen. Betet einfach füreinander in Sprachen. Sage in dem Namen Jesus, oh, vollkommene Freiheit für jede Seele. Vollkommene Freiheit für jede Seele in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Überall hier im Raum. Oh, oh, ich sage jetzt in dem Namen Jesu Christi, jeder Quälgeist, jede dämonische Macht, jeder dämonische Geist, ich befehle euch in dem Namen Jesu Christi, verlasst jetzt diese Seelen, verlasst sie jetzt in Jesu Namen. Raus in dem Namen Jesus, raus aus diesen Seelen jetzt, in dem Namen Jesus, vollkommene Freiheit. Ich schalte euch, ihr wart lang genug da drin, ihr kommt jetzt raus in dem Namen Jesus, jetzt in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, Freiheit. Oh, das ist die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Halleluja. Geister von Alkohol, Geister von Süchten, in dem Namen Jesus, sie gehen jetzt raus, in dem Namen Jesu Christi. Geister von Selbstverletzung, Geister von Ritzen, in dem Namen Jesus, sie gehen raus jetzt in dem Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Pornografische Geister, raus in dem Namen Jesus. Raus in dem Namen Jesus. Jetzt in Jesu Namen. Oh, jede Bindung an etwas, was deine Seele verletzt, raus aus deiner Seele jetzt in Jesu Namen. Kata karabasi kadadadada. Oh, jetzt ist dein Moment, jetzt ist dein Moment. Kadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada. Korodododododododobashi kadadadadadadadadadadadadadada. Koradadadadadadadadadabashi kadadadadadadadadadadada. Korabadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Ja, in Jesu Namen. Ich sage jetzt in Jesu Namen, die ganze Legion, alles, was hier im Raum irgendwo in irgendeiner Seele ist, in dem Namen Jesu Christi, in dem Namen Jesu Christi, ich komme gegen dich. Ich komme gegen dich jetzt, in Jesu Namen. Raus! Aus der Zehe, in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, Halleluja, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Atme aus. Atme einfach aus. Atme aus. Ja, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Überall im Raum kommt Freiheit. Immer mehr, immer mehr. Das ist wie eine Welle der Freiheit. Halleluja. Es ist wie eine Welle der Freiheit, die kommt. Ja, manche werden wahrscheinlich anfangen müssen zu lachen, weil einfach diese Freiheit sie überwältigt. Weil es einfach so ist, da wird ein Raum frei einfach in deiner Seele. Manche müssen vielleicht weinen, auch das ist gut. Dann durch die Tränen schwemmst du es raus. Schwemmst du die Wunden raus. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Überall im Raum. Überall im Raum. Frei und los in Jesu Namen. Oh, atme es aus. Atme es aus. Oh, auch du über Livestream. Sei voll dabei. Sei voll drauf. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Da ist auch viel Befreiung über Livestream. Wir werden viele Zeugnisse hören, auch über Livestream, von Leuten, die uns eine E-Mail schreiben. wunder@glorylife.de ist unsere E-Mail-Adresse. Da ist Befreiung, die kommt. Halleluja. Da ist Befreiung, die kommt. Triff eine Entscheidung. Heute lasse ich diesen Geist hier, der mich gequält hat. Heute lasse ich diesen Geist der Schlaflosigkeit. Heute lasse ich diesen Albtraum verursachenden Geist hinter mir in dem Namen Jesus. Er verlässt dich jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen, jetzt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, atme es aus, atme es aus. Halleluja. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, Shakarabasi Kararara. Oh, Halleluja. Wer von euch spürt, dass Freiheit gekommen ist in deiner Seele? Halleluja. Streck einfach mal deine Hand aus. Wow, Halleluja. Wow, kann ich gar nicht zählen. Halleluja. Danke, Jesus. So viele. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns noch eine Runde beten. Halleluja. Ich glaube, wir sind jetzt bei 80%. Halleluja. Danke, Jesus. Korabasi Kararabasi Kananana Shikarada. Oh ja, wir wollen es wirklich gründlich machen. Wirklich gründlich. Das ist wie ein Arzt. Weißt du, der versorgt deine Wunden auch gründlich. Das ist nicht einfach nur nichts Oberflächliches, sondern gründlich, wirklich in der Tiefe. Was auch immer da war, was auch immer deine Seele verletzt hat, was auch immer Anrecht gegeben hat für den Feind, in Jesu Namen, Herr, wir danken dir für dein Blut. Wir danken dir für dein Blut. Herr, wir danken dir, Herr, dass niemand mehr hier in diesem Raum oder der über Livestream zuschaut, noch Opfer eines vergangenen Traumas sein muss, Herr. Oh, ich breche die Macht von Traumata jetzt in dem Namen Jesus. Oh, zerbrochen über deinem Leben. Sag einfach, jedes Trauma verlässt jetzt meine Seele in Jesu Namen. Und dann atme aus. Und dann atme aus. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Oh, oh, das ist gut. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja. Danke, Jesus. Puh. Oh, ich sehe noch eine Festung, die bei manchen offensichtlich ist. Und zwar religiöse Geister, religiöse Ängste, religiöse Prägungen. Oh, in Jesu Namen. Oder eine Seele nicht geprägt ist gemäß der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes, sondern von religiösen Ängsten und Zwängen. Es kann sogar dazu führen, dass viele andere Geister in deiner Seele festgehalten werden, weil diese religiösen Zwänge und Ängste es dir nicht erlauben, sie wirklich loszulassen. Und deswegen sage ich jetzt in dem Namen Jesus, ich binde jede religiöse Macht, jeden religiösen Zwang, jede religiöse Angst hier in diesem Raum, in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Und ich sage jetzt, raus! Aus den Seelen. Raus! Ho! Religiöse, dämonische Prägungen in Jesu Namen. Raus! In Jesu Namen. Halleluja. Raus. Atme es aus. Atme es aus. Hoi, hoi, hoi. Schabarabadadadada. Oh, das mag der Feind gar nicht. Halleluja. Das ist gut. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Da. Oh. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Frei und los. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Wer merkt, dass ihn jetzt, seitdem ich das letzte Mal gefragt habe, noch mal was verlassen hat? Streck einfach mal deine Hand aus. Wow. Wow. Halleluja. Komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Jetzt pass auf. Jetzt lass uns noch mal was tun. Lass uns zusammen aufstehen. Halleluja. Jetzt wollen wir Autorität nehmen über jeden Krankheitsgeist. Jetzt wollen wir Autorität nehmen auch über jedes körperliche Problem. Jetzt wollen wir wirklich sagen, der Feind hat nichts, auch nichts an unserem Körper. In Jesu Namen. So wie er an unserer Seele nichts hat, hat er auch nichts an unserem Körper. Und bet mir einfach mal laut nach. Sag, danke Jesus für dein Blut, durch das jede Wunde meiner Seele geheilt ist. Danke für dein Blut, dass jede Macht der Finsternis von meiner Seele fernhält. An mir hat der Feind nichts. Und so sage ich jetzt in dem Namen Jesus, ich löse mich auch von jedem Geist der Krankheit, von jedem Quälgeist in meinem Körper. Und ich sage jetzt, diese Quälgeister verlassen jetzt meinen Körper. In dem Namen Jesus. Amen. Amen. Und jetzt sage ich in dem Namen Jesus, diese Quälgeister, kommt raus aus den Körpern. Kommt raus in dem Namen Jesus, Nervenschmerzen. Kommt raus in dem Namen Jesus, Hautprobleme. Kommt raus in dem Namen Jesus, Migräne. Migräne, raus aus den Körpern. In dem Namen von Jesus, Bulimie raus aus den Körpern. In dem Namen von Jesus, Halleluja, danke Vater, Infektionen in dem Namen Jesus im Körper, Entzündungen raus aus den Körpern. In dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus, diese Restless Leg Syndrom, in dem Namen Jesus, raus aus den Körpern. Halleluja, Sinusitis, raus, raus, Allergien, raus aus den Körpern. In Jesu Namen, jedes bösartige Zellwachstum ist jetzt gestoppt. In dem Namen Jesus, ich sage, Geister von Krebs, raus aus den Körpern jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Atme aus, lass es los, lass es los. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes zum Schluss. Wenn du hierher gekommen bist und bei dir waren vorher, am Ende des Lobpreises, noch nicht die Schmerzen, die Bewegungseinschränkungen weg. Das heißt, du hast da noch nicht deine Hand gehoben. Oder aber, da ist eine Krankheit in deinem Körper, die medizinisch diagnostiziert ist, die du, wo du jetzt keine speziellen Symptome hast, aber die dir Probleme macht. Dann einfach gerade jetzt, also alles, wofür jetzt noch nicht die Befreiung gebetet worden ist, wo noch nicht reingesprochen worden ist, in Jesu Namen. Wenn dich das betrifft, dann streck einfach deine Hand aus, da wo du bist. Wenn da irgendetwas ist, wo wir in deinem Körper reinsprechen sollen, okay, überall, auch auf der Empore, streck eure Hand aus, okay? Gut, so, und jetzt machen wir Folgendes. Alle vom Heilungsteam, alle Glory Host Leiter, alle, die ihr jetzt nicht eure Hand gehoben habt, einfach dreht euch kurz um und schaut, wo jemand seine Hand gehoben hat. Geht auf jemand zu, geht gerade jetzt auf jemand zu, da wo jemand steht, geht auf jemand zu, okay, auch auf der Empore, schaut einfach, wo jemand steht, geht einfach auf jemand zu. Wenn ihr selber eure Hand nicht gehoben habt, geht einfach auf jemand zu. Noch nichts machen, gar nichts machen, wir machen das zusammen, weil gerade jetzt werden auch kreative Wunder passieren. Einige brauchen kreative Wunder. Vielleicht brauchst du ein Wunder der Metallauflösung in deinem Körper. Vielleicht brauchst du ein neues Fußgewölbe. Vielleicht brauchst du einen neuen Wirbel oder eine neue Bandscheibe. Das wird jetzt passieren. Haltet eure Hand so lange ausgestreckt, bis jemand bei euch steht. Okay, ihr anderen, die eure Hand nicht gehoben habt, schaut euch um. Einfach jeder kann jetzt auf jemanden zugehen. Jeder kann auf jemanden zugehen. Schaut euch einfach um, wo da jemand ist, der seine Hand gehoben hat und geht einfach auf jemanden zu. Okay, geht einfach auf jemanden zu und wenn die Person, wenn jemand bei euch steht, dann dürft ihr die Hand wieder runternehmen. Wenn jemand bei euch steht, dürft ihr die Hand wieder runternehmen. Okay? Wo sind noch Hände? Da sind noch zwei Hände. Da ist noch eine Hand. Schaut einfach um euch herum. Wenn ihr noch für niemand bin, genau da. Okay, da ist jemand. Da ist auch noch jemand. Die ältere Dame, schau mal da. Kannst du der Dame gehen? Ja, super. Okay, da ist noch ein Herr, der noch seine Hand gehoben hat. Hier ist auch noch ein Herr, der seine Hand gehoben hat. Ist noch jemand, der noch bei niemand steht, der noch frei ist? Volker, du kannst auch auf jemanden zugehen. Da ist ein Mann da hinten. Streckt einfach eure Hand aus. Halleluja. Danke, Jesus. Okay, und ihr anderen, einfach jeder, der noch für niemand betet, geh einfach auf jemanden zu. Und ist jetzt noch jemand, der noch jemand braucht? Ich sehe noch, glaube ich, zwei Hände oder drei. Pass auf, könnt ihr beide euch einfach dann zusammentun? Tut ihr euch einfach zusammen, sprecht einfach füreinander, okay? Tut euch einfach zusammen, geht einfach zusammen, sprecht einfach füreinander, okay? Einfach füreinander. Okay, hier, da, wo ist noch jemand? Braucht noch jemand jemand? Okay, da ist noch eine Person. Wo? Ah, da ist noch eine Person. Okay, haben wir noch jemand? Hallo, Patrick, kannst du noch für? Da hinten ist noch ein Mann. Genau, der ältere Herr da. Okay, da beim Christian. Genau. Halleluja. Da in der Nähe von deiner Frau. Halleluja. Okay, super. Okay, und jetzt machen wir Folgendes. Frag einfach die Person ganz kurz. Was ist das Krankheitsproblem? Was ist die Not in deinem Körper? Nur ganz kurz, nicht keine lange Krankheitsgeschichte, sondern einfach, da brauche ich ein kreatives Wunder, da brauche ich ein neues Körperteil, da brauche ich eine neue Bandscheibe, da brauche ich ein neues Fußgewölbe oder was auch immer. Sag einfach ganz kurz, wo das Problem ist, okay? Halleluja. Okay. Gut. Und wenn du weißt, worum es geht, dann machen wir Folgendes. Dann frage einfach die Person, darf ich meine Hand auf die Stelle legen, wo das Problem ist? Wenn das angemessen ist, dann darfst du deine Hand da hinlegen. Ansonsten legst du deine Hand einfach entweder auf ihre Schulter oder auf ihren Kopf, okay? Entweder auf ihre Schulter oder auf ihren Kopf, okay? Und dann lass uns Folgendes tun. Lass uns beginnen, in Sprachen zu beten. Erstmal nur in Sprachen beten. Leg einfach die Hand auf die Stelle und dann nur in Sprachen beten. Okay? Nur in Sprachen beten. Halleluja. Einfach die Hand auf die Stelle und einfach nur in Sprachen beten. Halleluja. Halleluja. Halleluja. So, und jetzt beten wir als erstes. Wir sagen, Vater, in dem Namen Jesus, ich binde jetzt jedes Trauma, das durch diese Krankheit in der Seele dieses Menschen verursacht wurde. Und ich sage jetzt, ich breche die Macht dieses Traumas und ich sage, dieses Trauma verlässt jetzt die Seele in Jesu Namen. Sprich es mir einfach nach. Sprich es einfach nach und sag einfach in Jesu Namen, jedes Trauma, das durch diese Krankheit verursacht wurde, verlässt jetzt diese Seele in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jeder seelische Schmerz, jedes Trauma, alles, was auf die Seele drückt, verlässt jetzt diesen Körper. In Jesu Namen und diese Seele. Und diese Seele. In Jesu Namen. Jawohl, jawohl, jawohl. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Und dann lass uns weiter hineinsprechen in das Körperteil. Und lass uns sagen, in dem Namen Jesus, Vater, wir setzen Körperteile frei, so wie im Himmel, so auf Erden, Herr. Wir setzen die göttliche Schöpfungsordnung frei in diesen Körpern jetzt, in dem Namen Jesus, auch über Livestream. Ich setze die Ordnung Gottes in diesen Körperteilen jetzt frei in dem Namen von Jesus. Jede Bandscheibe, jeder Wirbel, jeder Knochen, jedes Gelenk, jedes Ohr, jedes Auge, jeder Zahn, jeder Kiefer, jeder Mund, jede Finger, jedes Gliedmaße kommt jetzt in die göttliche Ordnung in dem Namen von Jesus. Jetzt, in dem Namen von Jesus, setzt jetzt die göttliche Ordnung frei in diesem Körper. Setzt jetzt die göttliche Ordnung frei. In Jesu Namen, setzt es jetzt frei. Halleluja, setzt es jetzt frei. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Gebt den Befehl. Wir bitten und betteln nicht, sondern wir geben den Befehl. Wir sprechen hinein. Wir sprechen hinein in dem Namen Jesus. Wir sprechen hinein in dem Namen Jesus. Halleluja, wir sprechen hinein in den Namen Jesus. Sprich hinein jetzt in diesen Körper. In Jesu Namen. Göttliche Ordnung. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Göttliche Ordnung, göttliche Ordnung. So, und wenn du reingesprochen hast, dann gib einen weiteren Befehl und sag, tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Check etwas, was du checken kannst. Wenn man es nicht checken kann, weil es eine Krankheit ist, die man beim Arzt erst checken kann, dann einfach hüpf einfach ein paar Mal auf und ab und sag Danke, Jesus. Aber beweg dich jetzt in dem Namen Jesus. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Hüpfe, springe, lauf, renne, was auch immer. Wenn du Knieprobleme hast, lauf kurz raus und einmal die Treppe hoch und die Treppe wieder runter. Wenn du Probleme hattest beim Hinknien, dann knie. Wenn du Probleme hattest beim Liegestützen, mach Liegestützen. Wenn du Probleme hattest mit dem Hören, dann hör jetzt einfach, sprich einfach mal leise in das Ohr rein und schau einfach, was da, wie sich das Ohr anfühlt. Tu etwas, einfach um jetzt, einfach nach der Heilung Ausschau zu halten. Jetzt halten wir Ausschau nach der Heilung. Amen. Wir halten nicht Ausschau nach dem Schmerz, wir halten nicht Ausschau nach dem Problem, sondern wir halten Ausschau nach der Heilung. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ausschau nach der Heilung. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Jetzt solltet ihr euch bewegen. Jetzt solltet ihr euch nicht mehr unterhalten, sondern jetzt solltet ihr euch bewegen. Okay? Einfach etwas tun, was vorher nicht ging. Und wenn du merkst, es hat sich was verändert in deinem Körper, dein Körper ist schmerzfrei oder zumindest die Schmerzen sind deutlich zurückgegangen, das Ohr hört klarer, die Augen sehen klarer, die Schmerzen sind, die Bewegungseinschränkung ist zurückgegangen, dann einfach, da wo du bist, gib einfach mal Jesus die Ehre. Halleluja. Lass uns ihm mal die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Da ist seine Kraft. Halleluja. Die Auferstehungskraft. Er ist aus den Toten auferstanden. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Lass mal sehen. Einfach wink mal mit der Hand. Wenn bei dir sich etwas in deinem Körper deutlich und klar verändert hat, einfach wink mal mit beiden Händen, dass ich sehen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, überall im Raum, 14 da oben auch. Halleluja, danke Jesus. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Halleluja. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Und jetzt pass auf. Das Wunder ist erst komplettiert, wenn du es bezeugst. Ja, Jesus hat zu den 10 Aussätzigen gesagt, Oder zu dem einen, der wiederkam, um ein Zeugnis zu geben, hat er gesagt, wo sind die anderen? Warum haben sie nicht bezeugt, was passiert ist? Das Wunder wird komplettiert, indem du bezeugst, was passiert ist. Und deswegen, wenn du einfach jetzt während dieses Gottesdienstes, und jetzt dürfen auch alle die nach vorne kommen, die vorher schon am Ende des Lobpreises geheilt worden sind. Wenn du einfach eine Heilung erfahren hast, eine Freisetzung, eine Befreiung, was auch immer, körperlich oder seelisch, dann komm einfach ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Kommt einfach ganz schnell nach vorne und erzählt, was passiert ist. Halleluja. Einer einfach, ihr könnt alle auf einmal kommen und euch einfach hier in der Reihe aufstellen. Okay, einfach erzählt kurz, was passiert ist. Einfach. Halleluja. Genau, stell dich einfach hier vorne auf, wenn du merkst, dass einfach sich was verändert hat in deinem Körper. Komm ganz schnell nach vorne. Genau, komm nach vorne. Wir können alle jetzt nach vorne kommen. Okay? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Auch du von der Empore, wenn du Befreiung erlebt hast, Heilung erlebt hast, komm einfach ganz schnell runter und gib einfach das Zeugnis, was passiert ist. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich fange hier an bei dir. Ja, was ist passiert? Alle Ehre, Jesu. Amen. Ich bin gequält worden von einem Geist der Sucht, der Zuckersucht. Oh. Heute Morgen, gestern ganz schlimm und ein Shalom hat sich die Schwester, die für mich gebetet hat, also es ist ein Shalom in meinen Magen. Frieden in deinen Magen gekommen. Genau, Amen. Und du weißt jetzt, du brauchst es nicht mehr. Ich brauche es nicht mehr. Du brauchst es nicht mehr. Amen. Halleluja. Und wir sagen, füll sie mit deinem Heiligen Geist, Herr. Füll sie mit deinem zuckersüßen Heiligen Geist, Herr, sodass sie nichts anderes mehr braucht in dieser Richtung. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Schreib uns eine E-Mail. wunder@glorylife.de. Was passiert ist? Okay, komm näher. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich war wirklich sehr erschöpft, als ich heute Morgen kam. Erschöpft? Erschöpft wirklich. Mhm. Und das ist jetzt total weg. Das heißt, du hast gespürt, wie neue Kraft in deinen Körper gekommen ist. Mhm. Halleluja. Warum warst du denn so erschöpft? War das einfach... Das war ein Dauerzustand. Ein Dauerzustand. Achso, wie lange hattest du denn das schon? Ja, das sind sicher schon 2 Jahre jetzt. 2 Jahre? Ja. Warst du unter diesem Dauererschöpfungszustand? Ja, genau. Und was hast du denn jetzt gespürt? Was ist denn passiert? Es hat mich warm durchflutet. Warm wirklich? Durchflutet? Ja, genau, wow, das ist die Kraft Gottes. Und jetzt spürst du einfach wieder die Power. Ja, genau, ja. Mhm. Wieder wie du es seit 2 Jahren nicht gespürt hast. Ja, schon, ja. Mhm. Ja, schon. Halleluja. Ja, preist den Herrn. Amen. Okay. Oh, füll ihn, Heiliger. Wow, füll ihn, Heiliger Geist. In Jesu Namen. Was ist bei dir passiert? Sie haben gesagt, Nervenschmerzen beim Lobpreis schon von Beinmaß runterziehen. Also genau. Das war sofort meins, war klar, das gilt mir. Ja. Und diese Hüftarthrose, seit ein paar Wochen habe ich ja Schmerzen und ich kenne das eigentlich gar nicht. Ja. Und jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie weg. Genau. Halleluja. Und, die Nervenschmerzen? Die sind weg. Die sind auch weg. Ich kann jetzt machen, was ich will, ist nichts mehr da. Halleluja. Genau. Ich bin noch nicht fertig. Noch nicht fertig. Amen. Ja. Also Asthma seit meinem 13. Lebensjahr über Asthma, Allergien und jetzt nach dem Beten weg. Das heißt, du hattest permanent Einschränkungen beim Atmen. Mhm. Und jetzt hast du geatmet. Atme mal tief durch. Alles frei. Jetzt ist gesamt freier, der ganze Körper ist freier. Wow. Halleluja. Amen. Ja. Das sind auch Geister teilweise, die solche Dinge verursachen. Und mir sind die Tränen gelaufen, einfach so. Wow. Raus, weg. Wow. Ja, weg. Wow, und jetzt bist du frei. Ja. Halleluja. Gebt mal Jesus die Ehre. Amen. Das ist so wunderbar. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Bei mir wurde die Woche, ich bin zum Arzt gekommen und wurde festgestellt, mit der Schilddrüse stimmt irgendwas nicht. Okay. Die sind zu hoch. Und ich habe halt gesagt... Schilddrüse ist eine Überfunktion, oder? Keine Ahnung. Angeblich, wenn die Werte zu hoch sind, dann hat man niedrigen... Eine Unterfunktion. Unterfunktion. Das ist interessant. Jemand hatte den Eindruck gehabt vor dem Gottesdienst, dass heute jemand von Schilddrüsenunterfunktion geheilt wird. Deswegen habe ich gefragt. Ja. Halleluja. Amen. Was ist schon passiert? Ja, und ich habe sämtliche Symptome, also Gelenkschmerzen und innere Unruhe, Schlafstörungen und Herzrasen. Das kann alles von der Schilddrüse kommen, ja? Ja. Und wir haben eigentlich was ganz anderes gesucht und dann kam es beim Blut raus mit der Schilddrüse. Wow. Und jetzt habe ich heute schon gemerkt, wo du vorher gesagt hast, mit den Gelenken, dann habe ich schon gemerkt, ich kann meine Gelenke besser bewegen. Wow. Und dann habe ich jetzt auch beten lassen für die Schilddrüse. Ja. Und dann hat es auch vibriert und Wärme und das Brennen ist auch jetzt schon weniger geworden. Halleluja, du hattest vorher ein Brennen da in dem Bereich. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen auch entzündet irgendwie. Okay. Und am Montag habe ich, also ich kann es berichten, am Montag muss ich, Amen, wir erwarten das. Schreib uns eine E-Mail, wunder@glorylife.de. was der Arzt gesagt hat. Amen. Ja, Halleluja. Da kann ich euch dann Bescheid geben. Amen. Aber du spürst, dass Gott dich berührt hat. Amen. Wir glauben das. Halleluja. Geben wir Jesus die Ehre. Danke, Herr. Okay, die nächste. Was ist bei dir passiert? Ich habe seit 35 Jahren Tinnitus ziemlich stark. Ich habe am HGÖ Hohenlohe-Gymnasium mal mit Begeisterung Ägyptologie gemacht, auch mit der Stadt zusammen dann. Und irgendwie habe ich da als Belohnung, habe mir das eingefangen und es ist nie weggegangen. Und wenn ich aufwache, immer dieses Gebrumme und Gemache. Also es ist wirklich total lästig. Und jetzt? Und ich habe auf einmal meine Stimme viel besser gehört. Es ist nur ein ganz leises Piepsen. Aha. Aber ist total weg. Das ist total weg. Halleluja, danke Jesus. Ja. Amen. Nach wie vielen Jahren? 35 Jahren? 35 Jahre. Wow. Ich hab's ausgerechnet. Halleluja, gib mir Jesus die Ehre. Amen. Ja. Halleluja. Preis den Herrn. So schön. Ich freue mich für dich. Halleluja. Sei gesegnet. Komm, ich segne dich noch. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Oh, Jesus. Halleluja. Amen. Jetzt ist alles gut. Der Erich kann dir zum Platz helfen. Sie hat eine Überdosis. Heiliger Geist. Komm her, was ist passiert? Also, ich habe seit einer Woche starke Brustwirbelsäule-Schmerzen. Brustwirbel? Ja, und ich konnte gar nicht tief einatmen, ausatmen, weil es hat alles wehgetan. Und zwar schon gestern Heilungsräume für mich gebetet und heute nochmal. Jetzt fühle ich mich ganz frei, erleichtert und kann wirklich richtig atmen. Ja. Halleluja, danke Jesus. Amen. Halleluja, preis den Herrn. Was ist bei dir passiert? Komm her. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich ganz viele Geister, die weg sind. Ich bin immer noch, Du bist. Und ich hatte auch hier so Schmerzen. Es war immer schlimm und ich konnte nicht sprechen. Und jetzt bin ich frei. Ich denke, alles ist. Du hattest hier Schmerzen im Kiefer. Im Kiefer, ganz schlimm immer. Und das hatte ich beim Sprechen beeinträchtigt. Ja, immer. Ich habe immer Schmerzen. Also es war. Und die sind jetzt weg? Ist weg. Die sind weg. Halleluja. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Jesus. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Du musst auch noch was erzählen. Komm schnell. Wenn jemand noch was erzählen möchte, komm einfach schnell nach vorne. Warte nicht, bis alle gesprochen haben, sondern stell dich einfach an und komm nach vorne. Was ist bei dir passiert? Also ich hatte in meiner rechten oder beziehungsweise in Beinschultern immer schon seit längerer Zeit ein Knacksen, auch phasenweise Schmerzen. Und dann hat die Sabrina für mich gebetet, dreimal, und ich habe jetzt immer noch was gespürt. Also ich höre das Knacksen auch noch, aber ich nehme es an, weil ich auch was gespürt habe. Und was hast du gespürt? So eine Befreiung, und ich konnte dann auch lachen. Ja, genau. Auch von der Seele her. Genau. Da wurde ja schon vorher gebetet und habe ich gemerkt, dass was gegangen ist, weil ich auch öfters also gehen musste. Aber ich merke, Gott hat eben zu mir gesagt, ich soll vorgehen. Das ist für mich ganz schrecklich, hier zu stehen und zu anderen zu sprechen. Da ist schon die Befreiung im Vorgehen. Befreien, Amen, das glaube ich auch. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Und ich weiß, viele Sachen kann man nicht sofort testen, was passiert ist, sondern du musst es erst im Laufe der Zeit testen. Oder auch seelische Befreiung musst du einfach, manche Sachen siehst du dann in der Situation, wenn du in die Situation kommst. Und dann möchte ich einfach, dass du uns, auch wenn du über Livestream zuschaust übrigens, dass du uns eine E-Mail schreibst an wunder@glorylife.de. Schreib uns einfach, was passiert ist. Lass es uns wissen, was passiert ist. Weil, wie gesagt, manche Sachen weißt du erst hinterher, aber dann schreib uns einfach die E-Mail. Denk dran, denk an den einen Aussätzigen, der zurückkam und Jesus Zeugnis gegeben hat. Und Jesus hat gesagt, wo sind die anderen 9? Also sei nicht einer der 9, sondern sei der eine, der kommt und Zeugnis gibt. Halleluja. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Und jetzt wollen wir zusammen einfach noch eine Sammlung einnehmen. Aber ich habe auch da noch mal was für euch. Und zwar, ich glaube, dass manche Leute einfach auch gerade im Bereich der Finanzen wie blockiert sind. Und auch das hat teilweise mit solchen Geistern über sozialen Umfeldern zu tun. Weil man kann sich auch Geister von Mangel einfangen, tatsächlich im finanziellen Bereich. Und zwar durch entsprechende Prägungen. Manche Menschen haben extreme Angst vor Mangel, weil sie vielleicht schon als Kind immer gehört haben, oh, es könnte nicht reichen, oh, wir müssen sparen, oh, wir müssen dieses, oh, wir müssen jenes. Verstehst du? Ich weiß zum Beispiel, ich hatte eine Freundin in der Grundschule und haben die Eltern ein Haus gebaut. Und wenn wir unterwegs waren und wir wollten irgendwas irgendwo einkaufen, dann haben die immer gesagt, das können wir uns nicht leisten, weil wir müssen fürs Haus sparen. Ja? Und das kann wirklich tief sich auf Kinderseelen schon legen. Ich bin meinen Eltern dankbar, dass, obwohl sie auch ein Haus gebaut haben, das nie gesagt haben. Deswegen, ich hatte nie das Gefühl, ich muss fürs Haus sparen. Halleluja. Manchmal hast du solche Dinge einfach in deinem Leben, die einfach wie so ein Geist von Mangel konditionieren. Und später äußert sich das dann in Form von Ängsten. Es äußert sich in Form, manchmal eigentlich zwei verschiedene Möglichkeiten, wo es sich äußern kann. Entweder in einem ängstlichen Umgang mit Finanzen, also Geiz, ja, festhalten, nur ja nichts weggeben, das ist das eine, ja, wie es sich äußern kann. Und das zweite, wie sich ein Trauma in Bezug auf Geld äußern kann, ist einfach ein komplett verantwortungsloser Umgang mit Geld. Also, dass du einfach alles raushaust, dass du, was weiß ich, vielleicht sogar eine Bestellsucht hast von Dingen, was weiß ich, irgendwelche Fernsehsendungen schaust, wo irgendwelche Sachen angeboten werden und eins nach dem anderen bestellst, obwohl du es gar nicht brauchst und so weiter. Das sind auch solche Belastungen. Ja, das sind auch Geister, das verletzt auch deine Seele übrigens. Ja. Das ist wie Esssucht eigentlich. Ja. Und Gott möchte dich freisetzen, aber von all dem, was mit dem Geld zu tun hat. Und ja, vielleicht, wenn du Schwabe bist, muss Gott dich vielleicht von dem schwäbischen Geist noch freisetzen, was auch immer. Der wird meistens mit Geiz in Verbindung gebracht. Aber es sind eigentlich diese zwei Seiten. Entweder dieser ängstliche, festhaltende Umgang oder dieser verantwortungslose Umgang. Beides ist nicht gesund, beides verletzt und beides schlägt Wunden und beides verhindert unter Umständen finanziellen Segen in deinem Leben. Einfach, lass uns da noch mal eine Runde in Sprachen beten, einfach gerade jetzt, Carla, und du weißt es genau, wenn bei dir irgendwas davon zutrifft, einfach wenn da irgendwelche Prägungen noch sind, dann sagen wir jetzt in dem Namen Jesus, wir gehen an gegen diese Prägungen der Angst, wir gehen an gegen diese Prägungen des Festhaltens, des Geizes, des für sich selber nur Schauens, des nicht weggeben Könnens, der Knickerigkeit, Herr, in dem Namen Jesus, wir gehen dagegen an, wir sagen, Herr, das muss jetzt die Seelen verlassen, in dem Namen Jesu Christi, es muss jetzt die Seelen verlassen, in dem Namen Jesu Christi, danke Vater, ja, alle Geizgeister, Angstgeister in Bezug auf Finanzen gehen raus, jede Prägung, jede Wunde, auch jedes Trauma, ich zerbreche das, jeder falsche Umgang mit Finanzen verlässt die Söhne und Töchter, bet weiter in Sprachen, wenn du merkst, da ist was auf dich zutrifft, was ich sage, dann atme es einfach aus, ich sage jetzt auch, Vater, in dem Namen Jesus, jeder verantwortungslose Umgang mit dem Geld, jeder Umgang, der nicht haushalten kann, jeder Umgang, auch süchtige Umgang, kaufsüchtige Umgang in Jesu Namen oder auch verschwendungssüchtige Umgang in Jesu Namen, verlässt jetzt die Söhne und Töchter in Jesu Namen, in Jesu Namen. Und Herr, wir trennen uns. Sag mal, ich löse mich von jedem Geist des Mangels, von jedem Geist von Geiz, von jedem Geist der Verschwendungssucht, von jedem Suchtgeist in Bezug auf materielle Dinge. Ich löse mich davon. Und ich verbinde mich im Namen Jesus mit dem gesunden Glauben in die Versorgung Gottes und mit einem Geist von guter Haushalterschaft. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und um das zu versiegeln, lasst uns einfach jetzt diese Folie proklamieren mit den 5 Bibelversen, einfach die uns einfach sagen, was die Bibel sagt über unser Verhältnis zu den Finanzen. Lasst uns immer von links nach rechts einfach diese 5 Bibelverse proklamieren. Lasst uns sagen, Gott ist es, der mir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Gott überschüttet mich mit all seiner Gnade, damit ich in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habe, was ich zum Leben brauche. und sogar noch anderen viel Gutes tun kann. Ich kenne die große Liebe und Gnade meines Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um meinetwillen arm, um mich durch seine Armut reich zu machen. Mein Gott wird mir aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ich brauche. Ich vertraue meinem Gott, der mir alles reichlich gibt, was ich brauche, um mich daran zu freuen und es zu genießen. Und jetzt sage einfach, ich verbinde mich mit diesen Verheißungen, mit diesem Geist des Glaubens in Bezug auf meine Finanzen und die Finanzen meiner ganzen Familie. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Das ist auch Befreiung. Halleluja. Preist den Herrn. Und danke, Jesus. Und jetzt geben wir. Okay? Jetzt geben wir die Eimer durch. Du fragst einfach den Heiligen Geist, was soll ich hineinsäen? Einfach in diesen Boden seiner Wunder, in diesen Boden seiner Freiheit, in diesen Boden seiner Herrlichkeit. Was soll ich geben heute Morgen? Du hast die Möglichkeit, per Verpflichtungserklärung zu geben, wenn du den Betrag nicht dabei hast, den du geben möchtest oder sollst vom Heiligen Geist her. Dann kannst du unter deinem Stuhl einfach schauen. Da ist die Verpflichtungserklärung. Kannst die ausfüllen. Die eine Hälfte tust du in den Eimer rein, die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause und überweist in den nächsten Tagen. Oder du kannst in bar geben, hier vor Ort, wenn wir die Eimer durchgeben. Wenn du über Livestream zuschaust, werden die Infos jetzt eingeblendet. Du kannst überweisen, du kannst per PayPal geben oder du kannst per Kreditkarte geben. Die Infos werden eingeblendet. Halleluja. Okay, lasst uns einfach hier vor Ort die Eimer durchgeben und jeder einfach, der geben möchte, gibt einfach. Ja, tut einfach auch die Stifte, wenn ihr Verpflichtungserklärung ausgefüllt habt, tut die Stifte einfach auch mit rein, genau. Halleluja. Danke, Jesus. Preist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Und während ihr gebt, noch ein paar kurze Infos, einfach von meiner Seite auch. Wir haben jetzt im Anschluss, haben wir ja unser Gemeindemittagessen. Und gleichzeitig ist es so, ab nächster Woche wird unser Café erweitert. Und dafür wird die Terrasse abgebaut. Und deswegen müssen wir nach dem Gottesdienst, irgendwann während dem Essen oder nach dem Essen, all die Tische und Stühle, die auf der Terrasse stehen, hinter das Gebäude tragen. Und ich habe am Donnerstag schon gefragt, da haben sich schon 6 Leute gemeldet, aber es wäre toll, wenn wir so 10 Leute hätten, weil dann sind wir in ein paar Minuten da fertig und haben das alles dann nach hinten verfrachtet. Wer würde da mithelfen? Alle, die sich am Donnerstag gemeldet haben, meldet euch auch nochmal, sodass wir es sehen. 1, 2, wer würde noch mithelfen? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wer noch? Vielleicht noch 2? Vielleicht noch 2? Du, ja? 9? Super. Und du auch? 10. Halleluja. Wunderbar. Wendet euch bitte an Wolfgang. Er gibt euch die Anweisung und auch den Startschuss, wenn es losgeht, um die Gartenmöbel zu verrücken. Außerdem noch ein kurzer Hinweis. Online findest du von Glory Life aktuell 2 Stellenanzeigen, wenn du im Mediendienst dir vorstellen kannst, uns in der Medienproduktion, in der Mediengestaltung zu unterstützen, auf vollzeitlicher Basis oder teilzeitlicher Basis, dann einfach schau dir die Stellenanzeige an, online. Und außerdem ist online eine Stellenanzeige für den pastoralen Dienst, vollzeitlichen pastoralen Dienst hier bei uns in der Gemeinde. Schau dir die Stellenanzeige an, ob das was für dich ist. Amen. Und wenn du auf dem Herzen hast, uns dabei zu unterstützen, einfach diesen Herrlichkeitslobpreis, den wir hier bei Glory Life haben, wirklich auch diese Lieder, die Irina schreibt, die Valerie schreibt und so weiter, wirklich diesen Herrlichkeitslobpreis noch weiter nach vorne zu bringen, auch musikalisch, instrumental und so weiter, weil wir wollen daran wirklich arbeiten, dass es immer mehr auch zu einem, ich sag mal, zu einem Worship-Label wird, der einfach auch sich multipliziert. Ja? Und da wollen wir an der Exzellenz arbeiten, im Musikalischen, natürlich die Gegenwart Gottes soll auch immer stärker werden auf dem Lobpreis. Wenn du dir vorstellen kannst, uns da zu unterstützen, weil du zum Beispiel ein Instrument ganz gut spielen kannst oder sehr gut singen kannst, dann einfach melde dich bei meiner Frau Irina, Halleluja, und sag ihr Bescheid. Außerdem haben wir geplant, hier für unseren Gottesdienstraum hier vorne eine LED-Wand anzuschaffen, die so richtig das schön gestalterisch noch besser macht als das, was wir bisher haben. Allerdings haben wir gesagt, wir haben bisher eine Mitarbeiterin, die sagt, ich betreue diese LED-Wand, wenn sie da ist, weil da muss man immer sonntags oder auch donnerstags, wenn man das bespielen will, muss jemand da sozusagen an Controlling sitzen. Und wir haben bisher eine Person, die das macht. Wir haben gesagt, wir schaffen die LED-Wand dann an, wenn wir mindestens zwei Personen haben, die das machen. Also wenn du sagst, ich kann mir das noch vorstellen, da diese LED-Wand zu betreuen, dann sag Bescheid, weil in dem Moment, wo du kommst, wird sie angeschafft. Wenn du nicht kommst, wird sie nicht angeschafft. Okay? So einfach. Ja, weil wir investieren ja nicht so viel Geld und nachher wird es nicht betreut. Ja? Klar. Also, aber es wäre super, wenn wir es anschaffen könnten. Okay. Gut. Außerdem wollte ich noch darauf hinweisen, wir hatten ja jetzt unsere Gebets- und Fastenzeit. Halleluja. War's gut? Hat es euch gut getan? Halleluja. Also, bei mir ist es eigentlich so, je länger ich gefastet habe, umso mehr habe ich die Notwendigkeit des Fastens empfunden. Also ich meine jetzt nicht körperlich, sondern geistlich, weil ich glaube wirklich, weißt du, auch letzte Nacht wieder, ich habe das wirklich empfunden, ich glaube wirklich, wir sollten wirklich für unser Land in den Riss treten. Unser Land ist echt in Gefahr, ich sag's euch, ist in Gefahr, ich sag mal, gegen die Wand gefahren zu werden. Ja. In vielerlei Hinsicht. Ja. Und das, was es zur Folge hat, das weiß man, kann man nicht absehen. Aber ich sage dir, es ist wirklich eine Gefahr. Weil auf fast allen Politikfeldern ist momentan die Politik schräg. Ja. Und deswegen sollten wir wirklich beten und fasten für unser Land. Ich habe es letzten Donnerstag auch gesagt beim Gebetsabend. Wir sollten echt beten und fasten für unser Land, dass wirklich Dinge wieder nach der Ordnung Gottes wirklich wieder klar werden, dass Leute wieder klar sein. Manchmal denke ich, sag mal, sehen die das denn nicht? Das gibt es doch überhaupt gar nicht. Ne? Aber es ist ein Geist der Verblendung tatsächlich. Und der kann nur, Jesus hat gesagt, solche fahren nur aus durch Beten und Fasten. Also, tritt in den Riss. Ich will dich jetzt nicht aufrufen, gleich nochmal 21 Tage zu fasten, aber bleib dran, wirklich im Gebet. Ich glaube, dieses Jahr ist absolut entscheidend. Wir brauchen eine Wende in unserem Land. Amen, wir brauchen es. Halleluja, dringend. Ich glaube, die Zeit ist wirklich kurz, das Fenster schließt sich. Wir brauchen diese Wende, die Verblendung muss raus. Wenn ich darüber rede, ich kann da, es ist wirklich, es brennt in mir. Halleluja. Es ist wirklich so. Und nicht, weil ich irgendwie auf irgendjemand sauer bin oder auf irgendeinen Politiker oder so. Nein, ich segne unsere Regierung, dass sie wirklich erkennt, was zum Guten ist. Also wir sind nicht da, um irgendjemand zu hassen oder gegen irgendjemand zu sein, sondern wir beten, dass wirklich Klarheit kommt. Amen. Wie auch immer mit dieser Regierung oder mit einer neuen Regierung, wie auch immer Gott es macht, aber es muss Klarheit rein. In Jesu Namen. Amen. Okay. Gut, außerdem für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, mein neues Buch, Im Zentrum der Herrlichkeit, gibt es wieder am Büchertisch. Es gibt wieder genügend Exemplare, du kannst es dir besorgen. Wer hat es schon? Wow, Halleluja. Wer hat es noch nicht? Wer wird es nächste Woche anfangen zu lesen? Du hast es noch nicht? Helmut, komm her, du kriegst es. Halleluja. Ah, ich habe ihn zuerst gesehen. Halleluja. Aber es gibt es am Büchertisch, kostet momentan nur 15,95 Euro. Einführungspreis, ja, dann kostet irgendwann 16,95. Also, Halleluja, preist den Herrn. Genau. Und noch ein Hinweis, es sind nur noch 5 Wochen, dann haben wir unsere nächste große Konferenz. Und Halleluja, das wird gewaltig werden. Diesmal wird der Joshua Mills mit seiner ganzen Familie kommen. Also, wir werden in den Genuss auch von seiner Frau kommen. Also nicht seine ganze Familie, der älteste Sohn, der heiratet demnächst, der wird nicht dabei sein, aber seine 2 Töchter werden dabei sein. Und der Bruder Jün wird dabei sein und wir werden ein gewaltiges Wochenende haben. Letztes Jahr, auch als die beiden da waren, es war so ein gewaltiges Wochenende. Und deswegen melde dich so schnell wie möglich an. Du siehst ja, jetzt ist schon am normalen Sonntagsgottesdienst sind schon die Empore teilweise voll. Ja, okay, Wundergottesdienst, aber also melde dich an. Wir haben, klar, wir können hier noch erweitern, wir können nach hinten noch erweitern, aber wir müssen vorher wissen, wie viel kommt. Das letzte Mal waren es schon über 700, die sich angemeldet haben. Also melde dich so schnell wie möglich an im Internet. Es kostet nichts, die Anmeldung, aber melde dich natürlich auch nur an, wenn du kommst. Ja? Also nicht Platz wegnehmen für Leute, aber melde dich an, weil ich glaube, das wird eine ganz, ganz starke Sache werden. Okay, außerdem wollte ich auch noch darauf hinweisen, am Donnerstag starten wir wieder voll durch mit der Glory Life Schule. Und ich hatte es auch letzten Donnerstag schon gesagt, ich glaube wirklich, für einige ist wirklich dran, wieder ganz neu die Entscheidung zu treffen. Ja, ich investiere in meine geistliche Ausbildung in diesem Jahr 2024. Und ich empfinde, dass Gott wirklich so einen neuen Zug freisetzt, wirklich sich aktivieren zu lassen. Wenn du irgendwas möglich machen kannst, sei live dabei, donnerstags. Ja, wenn du über Livestream zuschaust, sei konsequent dabei, schau jeden Mal zu, sei dabei, kling dich voll ein, sei nicht abgelenkt nebenher, weil Gott möchte wirklich da was bauen, einfach durch diese Schule. Wenn du noch nicht in der Glory Life Schule bist, dann melde dich an. Du kannst ja immer zum Ende des Monats einsteigen. Das heißt, du kannst jetzt dich anmelden und bist am Donnerstag schon dabei. Halleluja. Das ist ja der 1. Februar, ja, der Donnerstag. Also, sei dabei bei der Glory Life Schule. Gut, und auch noch eine Sache, ja stimmt, das sind so viele Sachen. 24-Stunden-Gebet, mal, zwischendurch auch mal nochmal eine Ermutigung, wirklich beim 24-Stunden-Gebet euch mit einzuklinken, weil diese Gebetskette, ja, wo wir wirklich 24 Stunden rund um die Uhr unser Land und unsere Gemeinde und unser Leben wirklich mit dem Gebet bedecken, ist wirklich eine ganz starke Sache. Wenn du da noch nicht dabei bist beim 24-Stunden-Gebet, wärst du alles schon dabei beim 24-Stunden-Gebet? Super. Ja, da sind noch viele potenzielle Kandidaten. Dann melde dich einfach unter gebet@glorylife.de. Ja, weil gerade jetzt in dieser Zeit, ich glaube, Gebet ist so wichtig wie nie zuvor. Wir brauchen Gebet. Ich habe es gerade schon gesagt, Gebet mit Fasten unterstützt, wie auch immer, aber du musst ja nicht die ganze Stunde fasten. Halleluja. Aber darfst du. Okay. Gut. Okay, segnen wir noch die Sammlung. Streck deine Hände aus. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für jeden Einzelnen, der gesät hat, Herr, der gegeben hat, Herr. Danke, Herr. Herr, für jeden Einzelnen auch, Herr, das, den du heute freigesetzt hast, auch im Bereich der Finanzen, Herr. Und so setze ich frei auch über jedem Geber, Herr, die Verheißung, gib und es wird dir gegeben werden. Ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes und überfließendes Maß wird in deinen Schoß gegeben werden. Und das setze ich frei über dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Okay, segnen wir noch die Kleidungsstücke und Tücher auch. Ja, genau. Halleluja. Danke, Jesus. Für alle die nicht hier sein können, die in Kliniken sind oder irgendwo in der Psychiatrie oder auf dem Sterbebett oder sonst was. Wir setzen wirklich die heilende, wunderwirkende Kraft frei zu jedem Einzelnen. Irina, kommst du noch dazu? Halleluja. Danke, Jesus. Streck deine Hände aus. Streck deine Hände aus. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Wir danken dir für deine Kraft, Herr. Wir danken dir, Herr, für deine Wirksamkeit, Herr. Danke dir, Herr, dass du jeder Not begegnest, Herr. Danke, Vater, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Befreiung, Heilung, Auferweckung. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt lass uns nochmal zusammen aufstehen zum Schluss. Halleluja. Danke, Jesus. Weil ich habe dir versprochen, dass ich dir noch etwas sage, was ganz, ganz wichtig ist. Auch wenn du heute Befreiung erlebt hast oder auch Heilung erlebt hast, oder überhaupt generell Befreiung oder Heilung erlebst. Jesus hat gesagt, in einer ganz wichtigen Lehre in Lukas 11, Vers 24, er hat gesagt, wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, dann findet er es gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit, böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort und das Ende jenes Menschen wird schlimmer als der Anfang. Mit anderen Worten, Jesus weist uns darauf hin, dass dämonische Geister die Tendenz haben, zu versuchen, zurückzukommen in das Haus, in dem sie mal gewohnt haben. Ja? Und wenn sie dieses Haus leer finden, und das ist der entscheidende Punkt, wenn sie es leer finden, dann kommen sie und nehmen wieder Besitz. Und dann kann es sein, dass am Ende mit der Person schlimmer ist als vorher. Aber ich sage dir, wenn sie das Haus nicht leer finden, sondern gefüllt finden. Und zwar gefüllt finden mit dem, an dem sie kein Anrecht haben. Sprich mit Jesus Christus, mit seinem Geist, mit seiner Herrlichkeit. Wenn sie dieses Haus gefüllt finden, dann können sie nicht wiederkommen. Und deswegen ist es so wichtig zum Schluss, dass wir sicherstellen, dass jeder von uns gefüllt ist mit dem Heiligen Geist. Betet einfach mal in Sprachen. Betet einfach mal in Sprachen. Und die Füllung mit dem Heiligen Geist beginnt damit, dass du Jesus Christus in dein Leben hineinlässt. Damit ist der erste Schritt. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nie bewusst Jesus Christus wirklich dein Leben geöffnet. Wirklich gesagt, Jesus, komm du in mein Leben, sei du mein Herr. Füll du meine Seele, füll du meinen Geist, füll du meinen Körper. Weil das Wort sagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Er kommt nicht einfach automatisch. Er kommt nicht, weil du vielleicht irgendwie christlich erzogen bist oder in der Kirche warst oder sonst irgendwas oder weil du ein guter Mensch warst. Sondern er kommt in dem Moment, wo du ihn persönlich einlädst in dein Leben. Wo du ihn bittest, dass er dir vergibt, was du vielleicht falsch gemacht hast. Wo du ihn um Vergebung bittest, wo du ohne ihn gelebt hast und wo du sagst, Jesus, jetzt darfst du ganz und gar in meiner Seele und in meinem Leben die Herrschaft haben. Und wenn du heute Morgen hier bist und du fühlst dich vielleicht noch wie getrennt von diesem Gott, du fühlst dich noch wie getrennt auch von dieser Herrlichkeit, die hier ist, von dieser Kraft, die hier ist, von dieser Fülle des Heiligen Geistes, du bist noch wie getrennt davon, dann gerade jetzt einfach möchte ich mit dir und für dich beten, dass wirklich Jesus Christus das Haus deines Lebens ganz und gar erfüllt. Und wenn du sagst, ja, Pastor Georg, ich möchte, dass du da mit mir und für mich betest, dass wirklich Jesus Einzug hält in mir, dass er mich reinwäscht von allem, von aller meiner Vergangenheit, wo ich ohne ihn gelebt habe. Vielleicht hast du schon mal mit Jesus gelebt, aber bist wieder von ihm weggekommen oder wirklich massive Sünde ist dazwischen gekommen und jetzt bist du wie getrennt von ihm. Heute Morgen sollst du zurückkommen in die Verbindung mit ihm, voll und ganz. Und wenn du sagst, jawohl, Pastor Georg, ich möchte, dass du da mit mir und für mich betest, dann da, wo du gerade bist, wo du jetzt gerade stehst, gib mir einfach ein Zeichen und streck einfach deine Hand aus. Gott sieht deine Hand und ich sehe deine Hand. Da überall die Hände. Streck einfach Hände aus. Das sind noch mehr. Streck deine Hand aus. Auch auf der Empore. Streck deine Hand aus. Es ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott, wo du festmachst. Wo du sagst, jawohl, Jesus, ich mache ganze Sache mit dir. Ich will, dass du mein Leben erfüllst. Ich will, dass du mein Herz erfüllst mit deiner Herrlichkeit. Streck deine Hand ganz weit hoch, sodass ich sehen kann, ja, da oben auf der Empore sehe ich. Okay, da drüben ist da noch jemand. Okay, streck einfach eure Hände aus. Überall, ganz weit. Weil wir wollen zusammen beten. Weil die Bibel sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich bekennen, vor meinem himmlischen Vater, sagt Jesus. Und heute Morgen wollen wir wirklich mit unserem Herzen glauben, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und mit unserem Mund bekennen, dass er der Herr ist. Und dann möchte ich euch wirklich auch persönlich die Hand auflegen und euch persönlich dienen. Halleluja. Und deswegen ganz schnell, einfach die eure Hand gehoben habt, kommt einfach ganz schnell aus den Reihen raus, kommt ganz schnell hier zu mir nach vorne und wir wollen hier zusammen beten und ich möchte mit euch beten und für euch beten und euch die Hände auflegen. Auch wenn du auf der Empore deine Hand gehoben hast, komm einfach ganz schnell nach unten. Komm, gib mir mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, ihr beiden. Herzlich willkommen. Halleluja. Herzlich willkommen. Komm ganz schnell nach vorne. Einfach auch von der Empore runter, wenn du dich gemeldet hast. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Da waren noch mehr, die sich gemeldet haben. Komm ganz schnell nach vorne. Wir wollen hier zusammen beten. Komm ganz schnell nach vorne. Ich warte noch so lange, bis jeder da ist. Halleluja. Komm ganz schnell nach vorne. Ist noch jemand da? Wir wollen gleich zusammen anfangen zu beten. Aber ich warte noch. Ja, da kommt noch jemand von der Empore. Genau. Gib mir noch mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Genau, einfach davor. Halleluja. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Ich glaube, es waren noch mehr, die sich gemeldet hatten. Du solltest nach vorne kommen, wenn du dich gemeldet hast. Genau. Lass sie da raus aus dem Rhein. Genau. Halleluja. Genau. Komm nach vorne. Halleluja. Herzlich willkommen. Komm hier. Komm her. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Okay, lass uns einfach alle unsere Augen schließen. Lass uns alle unsere Augen schließen. Und lass uns einfach, ihr hier vorne, betet mir einfach laut nach und ich spreche es einfach laut vor, weil wer mit seinem Mund bekennt, den wird er erretten. Halleluja. Und wer sonst im Raum mitbeten möchte, betet einfach mit. Sag einfach, Herr Jesus Christus, danke, dass du gekommen bist. Aus der Herrlichkeit. Und dass du wegen meiner Sünde ans Kreuz gegangen bist. Deine Herrlichkeit aufgegeben hast. Und wieder auferstanden bist aus den Toten. Damit ich die Herrlichkeit des Vaters erleben kann. Heute Morgen, Vater im Himmel, möchte ich dich um Vergebung bitten, wo ich ohne dich gelebt habe. Ich bitte dich um Vergebung für alles, was ich falsch gemacht habe. Und ich komme heute zu dir im Namen Jesus durch das Blut Jesu Christi. Und ich empfange deine Vergebung. Und ich empfange deine Reinigung. Und ich empfange dein neues Leben. Heiliger Geist, komm jetzt in mein Herz. Komm in mein Leben. Fülle mich in Jesu Namen. Amen.